So, was wir da hören, ist ein leichtes Rauschen von der Eisenbahn. Wir befinden uns in der Eisenbahn. Und zwar von Salzburg nach Wien. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur 11. Ausgabe von Lob und Tadel. Mein Gast auf dieser Zugfahrt ist Jörg Reitmeier. Hallo. Unser Thema wird sein der Gedenkdienst. Das ist eine Form des Zivildienstes, wo junge Männer im wehrfähigen Alter ins Ausland gehen, um, wie ich jetzt bei der Stellung gehört habe, die Heimat zu verteidigen. Weil eben Zivildienst die zivile Form der Heimatverteidigung ist. Das war wirklich so, da haben wir einen Film gesehen bei der Stellung mit einer Autobahnbrücke, einer österreichischen, und dem markigen Sprechertext: Österreichs Werte müssen erhalten werden. Und es wurde eben dann aber auch eben erwähnt, zu meiner Zeit schon, dass Zivildienst auch eine taugliche Form dieser Verteidigung ist. Und Jörg und ich waren im Ausland 14 Monate als sogenannte Gedenkdiener, also keine Rettungsfahrer, keine Krankenpfleger, nichts bei der Feuerwehr, sondern, wie es geheißen hat und wie es auch heute noch heißt, in Anerkennung der Täterrolle Österreichs während des Zweiten Weltkrieges. Und wir nutzen jetzt diese Zugfahrt, um über unsere Erfahrungen dort zu berichten, weil einfach auch heute noch Jugendliche nach der Matura oder in diesem Alter in die Gelegenheit kommen, Wehrdienst oder Zivildienst zu leisten. Und oft fragt man sich, gibt es irgendetwas, was mit Lernen zu tun hat. Ich finde, das ist auch die, es bleibt im Kopf. Wenn man zur Rettung geht, dann wird es auf einmal wirklich angreifbar. Aber wenn man Gedenkdienst macht, dann bleibt es im Kopf und es findet etwas statt, wo man möglicherweise mehr lernt wie in den Jahren zuvor in einem ganz bestimmten Gebiet. Wie war das bei dir, Jörg? Also wie hast du das erlebt? Ich habe das erfahren, da war ich glaube ich 16 oder so, da bin ich in die Handelsakademie gegangen in Liezen, in der Obersteiermark, und habe das von meiner Klassenvorständin damals im Deutschunterricht erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt. Und mir gedacht, das klingt irgendwie interessant und ich schaue mir das an. Mein Bruder hat zu der Zeit war gerade beim Bundesheer, also hat sozusagen seine Wehrpflicht abgeleistet und habe das eben mitbekommen ein bisschen und ihm auch irgendwie gemerkt, dass er jetzt nicht wirklich so motiviert war und dass die Arbeit dort nicht so zufriedenstellend war. Er musste dann auch noch an die Grenze. Das heißt, ich habe das alles irgendwie so miterlebt und mir eben gedacht, ich möchte etwas anderes machen. Und dann habe ich eben das durch die Klassenvorstände erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt, und mir das angesehen und habe dann eben, wie gesagt, wie ich circa 16 war, einmal ein paar E-Mails geschickt an Gedenkdiener, die zu der Zeit gerade im Einsatz waren in verschiedenen Ländern, und habe da sehr, sehr positive Rückmeldungen erhalten. Ich habe einfach gefragt, wie geht's euch? Wie ist die Arbeit so? Macht die Arbeit Spaß? Also ich habe das dann später auch einmal in einem Artikel, den ich verfasst habe, aufgegriffen, weil ich eben nachgeschaut habe bei meinen E-Mails und eben damals die naive Frage gestellt habe, sozusagen, macht die Arbeit Spaß? Das war welcher Jahr? Das war 2003 wahrscheinlich. 2003. Also so müsste es gewesen sein, so 2003. Und da war gerade der Florian Oberleiter, ein Tiroler, war gerade beim Virginia Holocaust Museum in Richmond in Amerika, und der hat mir da auch gleich geantwortet und dass es spannend ist und toll ist und dass er mit Zeitzeugen zusammenarbeitet. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das wird mich reizen. Und ja, ich war da erst 16 und... Was hast du da bisher schon erlebt in Liezen bis zum Alter von 16? Eigentlich wenig. Also bei uns, es gibt jetzt in der Umgebung nicht wirklich eine Gedenkstätte, das ist mehr in Oberösterreich, in Graz vielleicht auch mehr, dass dieses Thema behandelt wird, aber bei uns eigentlich in der Region gibt es wenige so Erinnerungsorte, zumindest habe ich die nicht gekannt. Es war nur so, dass ich gewusst habe, dass mein Opa eben in der deutschen Wehrmacht war, er war 1922 geboren. Mhm. Das heißt, er musste natürlich einrücken. Und er ist, ich habe ihn sehr sozusagen gemocht und habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht, weil er bei uns gewohnt hat. Mhm. Und ist aber verstorben, wie ich 10 Jahre alt war. Mhm. Das heißt, ich habe nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie mit ihm da zu reden. Ich weiß auch nicht, ob er darüber gesprochen hätte, über seine Kriegserfahrung. Ah, das heißt, er aber hat mit dir nicht ich war da zu jung. Alter, hat also er noch nichts erzählt? Nein, also, wie gesagt, ich war immer mit ihm unterwegs, bei Hilfsarbeiten, bei den Nachbarn oder im ganzen Dorf. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen oder auch bin im Gasthaus mitgegangen und habe dann einfach sehr viel Zeit, wie ich im Kindergarten war, in der Schule war, immer mit ihm auch verbracht. Mhm. Und von daher war das, glaube ich, schon auch ein bisschen dann auch das Interesse, dann mit 16, 17, auch zu erfahren ein bisschen, ja, was war da wirklich in der Zeit. Und aber wie hast du das mitbekommen, dass er bei der Wehrmacht das, war? Oder das war dann wir hatten ihn, glaube ich, bei ihm im oberen Stock hat er gewohnt, eben auch ein Foto, wo eben sozusagen seine Kameraden auch waren. Also es hat das auch ein Foto gegeben, wo er auch drauf war, in sozusagen Uniform. Mit Gewehren? Das hat natürlich ihn geprägt, in welcher Form, ja, kann ich schwer beurteilen. Aber natürlich war er beim Kameradschaftsbund, wie das eben üblich war, sage ich jetzt mal. Und dann hat man halt irgendwie die Leute, die mit einem im Krieg waren, im Einsatz waren. So habe ich das ein bisschen eben mitgekriegt. Wir haben zum Beispiel zu Hause immer noch so einen Wanderstock oder so einen Holzstock, circa einen Meter lang, den er damals geschnitzt hat. Da steht eingraviert drauf, in Gefangenschaft Linz 1945. Mhm. Also am Kriegsende war er eben dann inhaftiert und hat in der Gefangenschaft einen Holzstecken geschnitzt und das eingraviert auch. Und den haben wir noch zu Hause. Also das ist ja irgendwie... Ja, sozusagen, klingt komisch, aber es ist irgendwie etwas Bleibendes, mit dem man sich dann auch beschäftigt. Ich glaube, das ist ja auch durchaus eine übliche Art, wie man eben das von dieser Generation eben übermittelt bekommen hat. Mhm. Also, wir sind ja in dem Alter, wo wir das noch kennen, also wo wir solche Menschen eben kennen, der Opa eben. Aber ich habe eben zu der Zeit noch überhaupt keinen Kontakt gehabt mit Opfern sozusagen. Ja, ja. Es war einfach die Seite, dass ich, mein Opa war halt sozusagen im Krieg, aber mehr Bezug war zu dem ganzen Thema nicht. Und mein Opa hat sich 3 Jahre vor meiner Geburt umgebracht, also nicht bei der Wehrmacht, aber war bei der, sein Bruder war bei der SA. Und er war bei der NAPOLA, die Nationalsozialistische Erziehungsanstalt, war er Lehrer. Okay, das ist interessant, weil die NAPOLA hatte, soweit ich weiß, bei der Burg Strechau in der Obersteiermark auch so ein Zentrum oder wo eben auch Fortbildung oder Ausbildung gemacht wurde. Und das ist bei uns direkt im Ort. Also das ist die Burg Strechau, die zweitgrößte Burg der Steiermark. Das ist bei uns in Rottenmann in der Obersteiermark. Und das ist an der Grenze praktisch zu Oberösterreich. Ja, an der Grenze zu Oberösterreich. Und das habe ich nie gewusst. Aber durch die Beschäftigung mit dem Gedenkdienst der Arbeit habe ich das einmal mitgekriegt oder gelesen, dass eben die NAPOLA auch dort eben auf der Burg da eben auch Räumlichkeiten gehabt hat. Und was ich von ihm mitbekommen habe, waren die Erzählungen von meiner Oma, die beim Bund Deutscher Mädchen irgendwie war und einfach auch bei uns im Haushalt gelebt hat. Und nach dem Krieg durfte mein Opa nicht arbeiten, eine Zeit lang. Und der war dann Lehrer, als er wieder arbeiten durfte in Ried in Oberösterreich. Und meine Oma musste die Versorgung der Familie übernehmen und hat dann... Sie war Fürsorgerin und hat dann Hebamme gelernt und war dann als freischaffende Hebamme tätig, also auch als ich noch ein Kind war. Da hat sie schon einen VW Käfer gehabt. Vorher hat sie mit dem Fahrrad begonnen. Und das heißt, vom Opa praktisch habe ich nur von ihren Erzählungen was mitbekommen, dass sie eigentlich... Ja, da wurde nicht sehr viel geredet, warum er sich umgebracht hat, angeblich wegen der Zähne. Aber das war sehr rätselhaft für mich als Kind und war ein Faktum, wie auch, dass draußen ein schiefer Baum wächst, wo ich niemanden gesehen habe, dass der gepflanzt wurde. Also, und die Oma hat auch erzählt, dass sie beim Heldenplatz dabei war, 1938, und sie hat dann immer den Kopf geschüttelt, wenn wir gemeinsam fern gesehen haben und gesagt, da sind wir gestanden. Mein Gott, ja, und hat einfach gesagt, also es war klar abzusehen oder abzugreifen für mich als Kind, dass sie das jetzt irgendwas gewechselt hat und dass sie das nicht mehr für Glas findet. Und vom Opa und seinem Bruder, der auch Lothar hieß, erstaunlicherweise, gibt's eine Kiste bei unserem Dachboden mit schriftlichen Aufzeichnungen. Und die haben als junge Burschen ziemlich viel unternommen und gesportelt und interessante Sachen gemacht und auch immer aufgeschrieben, was sie noch machen möchten. Also der Lothar eben, welche Sprachen er lernen möchte, wie er die Welt sieht, Zitate, eins von Balzac, wer das Toilettenzimmer seiner Frau betritt, ist entweder ein Idiot oder ein abgebrühter Weiser. Und solche Sachen. Und irgendwie haben wir das ziemlich, also war sehr kurios in dem, was man sonst irgendwie mitkriegt im Ort, diese Typen. Und der Lothar ist eben dann im Krieg schon gefallen, vor Moskau. Und der Großvater ist, also sein Bruder ist übergeblieben eben und ist 3 Jahre eben vor meiner Geburt dann gestorben. Und man konnte in diesen Aufzeichnungen so dieses Einsetzen der Propaganda mitkriegen, dass sich plötzlich dieses, der gestählte Körper und sich ertüchtigen, plötzlich gegen andere wendet, die nicht so gestählt, ertüchtigt, auf so hohen Idealen leben. Okay. Nicht stark, also es ist jetzt nie irgendwo gestanden, steckt sie ins KZ oder erschlagt sie oder jagt sie, einfach nur, es war irgendwie eine so ein bisschen Farbe spürbar, aber mehr auch schon nicht mehr. Ja, und ein Buch hatten wir in unserer Bibliothek, da waren die Bücher vom Opa, von der Oma immer, das hatte einen französischen Schutzumschlag und ich konnte nicht Französisch, aber ich habe einmal diesen Schutzumschlag aufgemacht und es war Mein Kampf. Okay. Und da haben wir gedacht, na, ist auch interessant, dass man offenbar so ein Buch, ich wusste schon, dass es das gibt, in unserer eigenen Bibliothek in einem Schutzumschlag hat. Ja, und das war so irgendwie die Grundlage. Und aufgewachsen bin ich in die Schule gegangen in Braunau am Inn. Das heißt, Adolf Hitler war ein Thema, weil das ja unser Geschichtsbild durchaus immer wieder, also das ist so wie der Palmpark und Heimatkunde, weiß man, das ist das Hitlerhaus. Da kommen immer irgendwelche Touristen, die fragen danach und dann muss man es ihnen zeigen. Das heißt, du hast direkt in der Stadt Braunau gewohnt? Nein, in Altheim, also in Oberst, also so 50 Kilometer, aber in Braunau zur Schule gegangen und eben mit diesen Touristen eigentlich, das war immer der Anlass, dass es immer aufgefrischt wird. Und unsere Geschichtsprofessorin, die Irmgard Forster, die hat uns dann einmal ein Zeitgeschichte-Projekt machen lassen, dass wir mit über den Einmarsch, weil der Hitler ist ja dann 38 durchgefahren, mit Menschen reden, die das erlebt haben und das war so wirklich Oral History und das war eigentlich ziemlich interessant und spannend von der Thematik her. Das war in der 6. oder 7. Klasse. Einmal sind wir nach Mauthausen gefahren. Das war eher unangenehm, weil es einfach was mit Emotionen zu tun hat, die dann doch schon ein bisschen spürbar waren oder werden dort, aber nicht so viel. Aber das war also meine Situation. Dann bin ich nach Wien gegangen studieren und habe das Radiohandwerk gelernt, habe Radiosendungen gemacht und eine der ersten Sendungen war einfach, ich möchte was machen über Braunau, wie Braunau mit seinem Erbe umgeht, dass es als Hitler-Geburtsstadt gilt, aber eigentlich sonst nichts damit zu tun hat, außer diesen blanken Zufall dort, dass wer auf die Welt kommt. Und das war Journal Panorama, das ich da gemacht habe und darauf bin ich noch sehr stolz. Ich wollte die Sendung beginnen mit Braunau, mit dem Wort Braunau. Wer sagt in Braunau, Braunau? Der Bahnhofsvorstand. Zu dem bin ich hingegangen und habe ihn gefragt, ob er nicht eventuell eine Durchsage machen könnte, die er sonst immer macht, mit Braunau am Inn. Und die hat er dann auch gemacht und er hat sie auch so gemacht, wie sich das gehört. Braunau, Bahnhof, Braunau am Inn, nächster Anschluss 19.34 Uhr. Und Und es war so schön zum Anfangen von dieser Sendung im Braunau. Das hast du es dann wirklich gesendet so? Na absolut, ja? Das ist ja aufgelegt. Also und das wird auch in der Redaktion wurde, also das wird nicht als bösartig empfunden, sondern das ist ein schönes Knüpfen der Fäden. Das ist eine gute Idee. Und dort habe ich dann den Andreas Meisinger kennengelernt, der den Gedenkdienst gegründet hat. Und da wusste ich aber noch nichts davon und ich wollte wen finden, der eine Idee hat, was kann man mit dem Hitlerhaus machen. Und er hat im Interview damals gesagt, abreißen sollte man es eigentlich. Und das hat mir irgendwie imponiert und insofern, weil es eine klare Idee war. Also andere Ideen gab es nicht und dieses kräftige Auftreten von ihm war mir in Erinnerung, dass ich 2 Jahre später dann, wie es darum gegangen bin, ist Rettung fahren. Das hätte ich sofort gemacht. Und ich habe ihn angerufen und habe gefragt, Andreas, was hast? Und der hat gesagt, Montreal. Da habe ich gesagt, okay, Montreal. Wirklich? Ja, hätte er gesagt, nichts, wäre ich Rettung gefahren. Und hätte er gesagt, Riga, hätte ich gesagt, Riga. Und also Abenteuer. Wie auch immer, was auch immer, es war mir nur recht, auch einmal wirklich ins Ausland zu gehen, 14 Monate. Und genauso recht, wie ich halt Rettung gefahren wäre. Ja. Ja, bei mir, wie gesagt, war es eben auch so, dass ich eben gemeint habe, ich möchte eben kein Bundesheer machen, weil ich das bei meinem Bruder eben sozusagen gesehen habe. Genau, das habe ich auch gesehen bei meinem Bruder, Nicht so spannend ist und dass er oft halt, die Geschichten, die man halt kennt, einfach nichts zu tun war, aber du darfst auch nichts anderes machen. Und ich habe mir gedacht, ich war immer schon engagiert und wollte das und das machen und damit, das halte ich nicht durch, ein halbes Jahr oder eben 8 Monate. Und deshalb habe ich mir dann mit den Kontakt aufgenommen mit dem österreichischen Auslandsdienst. Und bei mir war es aber so, dass ich eben aus Obersteiermark bin und eben die Treffen, die monatlichen, die eben da gemacht werden in den verschiedenen Bundesländern, sind halt in Graz in der Steiermark. Und da hätte ich halt hinfahren müssen. Das Treffen war immer Montagabend. Das heißt, es war nicht ganz so einfach. 2 Stunden sozusagen Anreise zu dem Treffen gehen und dann wieder zurückfahren. Wäre um 12 in der Nacht dann wieder bei mir zu Hause so ungefähr. Mhm. Und deshalb hat meine Mutter erst gesagt, erst wenn ich 18 bin, dann darf ich da sozusagen fahren, weil das hat ihr nicht gepasst, wenn ich dann nach Graz fahre alleine irgendwie und da das Treffen in der Nähe vom Stadtpark. Also wenn man halt vom Land ist, kennt man sozusagen die ganzen Geschichten und sie war halt auch sehr ängstlich, sage ich jetzt immer hinsichtlich. Ja. Und wie dann 20, also wie dann 18 war, sofort, also ich bin am 30. April, was auch gut zusammenpasst sozusagen mit der Thematik. Der Adolf Hitler ist ja am 30. April Selbstmord begangen. Mhm. Also das ist immer das, was irgendwie in meinem Kopf ist. Ich habe genau da Geburtstag. Und das ist irgendwie so eine komische Verbindung. Aber wenn man mit dem Thema immer zu tun hat, dann merkt man sich das natürlich. Am 20. April, glaube ich, geboren, oder? Geboren am 30. April, weil dann ja Kriegsende war, Anfang Mai. Mhm. Und ich bin dann eben am Mai 2005 das erste Mal zu einem Treffen gefahren und habe mir das einmal alles angehört. Du bist ja da in eine Vereinsstruktur praktisch vorab eingebettet gewesen. Wie lang vorher, bevor du dann wirklich weggegangen bist? Bei mir war es eben dann so, 2005 habe ich Kontakt aufgenommen, wollte dann eigentlich schon 2006 gehen, weil ich 2006 maturiert habe. Ja. Und habe dann aber schon gesehen, da gibt es schon sehr, sehr viele, die das machen möchten. Das ist zu kurzfristig. Jetzt habe ich gesagt, okay, könnte man auch 2007 vorstellen. Und könnte dann ja ein Jahr oder so studieren oder arbeiten. Und dann hat sich aber eben nach der Matura 2006 ergeben, dass ich als Grenzvertretung in einem Büro für 2 Jahre arbeiten kann und habe deshalb dann meinen Auslandsdienst aufgeschoben bis Februar 2009. Mhm. Also ich bin dann eigentlich von Mai 2005 bis Jänner, Februar 2009, 3,5 Jahre eigentlich sozusagen in der Vorbereitung gewesen. Mhm. Und habe deshalb dann schon viele Veranstaltungen besucht und Bücher gelesen, war dann auch Jahrgangssprecher vom Jahr 2009, weil ich eben schon länger dabei war und bin da irgendwie dadurch da reingewachsen, auch in die ganze Struktur und habe eben in einem Büro gearbeitet und habe dann oft eben auch dann nebenbei, weil ich irgendwie auch ein bisschen die intellektuelle Beschäftigung gesucht habe und das war dann normale Büroarbeit, da mich auch mehr engagiert und dann auch in der Freizeit irgendwie da viele Aktivitäten gemacht. Unter anderem zum Beispiel eben auch, das ist wieder dieser Braunau-Bezug, bei den Braunau Zeitgeschichte-Tagen war 2007 eben das Thema Egon Ranzhofen-Wertheimer. Und wir haben damals eben auch vom österreichischen Auslandsdienst aus ein Projekt beigetragen und haben eben uns im Speziellen mit seinem Buch Victory is not enough, das er damals geschrieben hat, eben wie soll es nach dem sozusagen Sieg der Alliierten, wie soll es weitergehen, wenn man sozusagen die Deutschen besiegt hat. Er war damals in Amerika und hat für den Völkerbund in Amerika, in New York eben dieses Buch geschrieben. Du verwendest schon so viele Themen und ist, Menschen. Warte mal, gehen wir noch einmal zurückgehen. Egon Ranshofen-Wertheimer. Ich kenne Ranshofen als Braunau Nachbargemeinde, Wertheimer als Safe-Fabrikant, oder? Na, warte mal, Wertheimer? Gibt es verschiedene. Also das, okay, was war das für ein Wertheimer? Der Egon Ranshofen-Wertheimer stammt eben aus Braunau, beziehungsweise aus Ranshofen. Aha. Und ist eben dann ja Diplomat geworden und ist über diese diplomatische Schiene damals in den, weiß nicht genau, 20er, 30er Jahren wahrscheinlich nach New York gegangen und ist da, hat er beim Völkerbund auch da mit denen zusammengearbeitet und hat eben damals in den 30er vor UNO-Organisation hat in den 30er, 40er Jahren dann eben für den Völkerbund sozusagen ein Buch geschrieben, Victory is not enough. Wie kann es auf der Welt, wie kann es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen weitergehen? Von einer Position, die außerhalb des Regimes war. Ja, eben sozusagen aus Sicht des Völkerbundes, der Alliierten. Mhm. Und das war extrem ein spannendes Buch. Und es ist einiges dann auch so eingetreten, weil natürlich eben er natürlich auch die Informationen gehabt hat, was hat der Völkerbund für ein Konzept und wie soll die Unterstützung aussehen. Mhm. Und wir haben uns eben damals sozusagen mit dem Buch beschäftigt und haben die einzelnen Kapiteln von dem Buch uns aufgeteilt auf verschiedene Gedenkdienstkandidaten und jeder hat ein Kapitel zusammengefasst. Das Buch ist natürlich Englisch. Wir haben dann die Zusammenfassungen auch auf Deutsch übersetzt und haben dann im Rahmen der Braunauer Zeitgeschichte-Tage damals 2007 dieses Projekt sozusagen vorgestellt. Und das war irgendwie das erste Projekt, wo ich eben auch da eingebunden war, wo ich das mit koordiniert habe. Und das war einfach toll, weil das ist, denke ich, ganz gut angekommen. Und da haben wir dann eine kleine Website gehabt, wo wir das alles online gestellt haben. Da haben wir mit der Carnegie Stiftung, wenn ich mich richtig erinnere, in New York da Kontakt aufgenommen wegen der Rechte, dass wir da die Rechte kriegen, dass wir das online stellen dürfen und das war sehr, sehr spannend und da habe ich mir gedacht, ja, wenn sozusagen der Gedenkdienst dann auch so ist, dann ja, wird das wirklich interessant, weil man da wirklich sehr, sehr viele Einblicke kriegt in die ganze Thematik. Der erste fette Schritt aus Liezen raus, nach New York, Carnegie. Ja, im Kopf einmal sozusagen. Im Kopf schon einmal. Wie viele Leute wart ihr da, die da das in diesem Verein organisiert waren? Ich denke, wir waren 10 wahrscheinlich ungefähr, die da mitgeholfen haben und haben eben schon von Anfang 2007 da begonnen, denkst du im Jänner, Februar, das vorzubereiten, da, dass immer jeder das Buch liest und dann bis zum Ende September ist die Tagung immer, bis dorthin war das dann eben so weit, dass man das dann auch in einer PowerPoint-Präsentation dann irgendwie vorstellen konnte. Und diese Vereinsstruktur, Auslandsdienst, der eben die Trägerorganisation ist, die man ja braucht, damit man eine Zivildienststelle anbieten kann, das ist ja praktisch auch eine Möglichkeit, die Kandidaten kennenzulernen. Und nicht einfach irgendwo hinzuschicken, weil man ja irgendwie wissen muss, als Verein, und man ist ja in dieser Botschafterrolle eigentlich, welche Leute sind das? Ganz unterschiedlich. Ja. Bei mir war es eben so, dass ich eben wahrscheinlich aus einem reinen Zufall dieser Slot offen war, Montreal, dass niemand da war zu diesem Zeitpunkt, der übermorgen wegfahren kann. Und ich also mehr oder weniger auf die Senkrechte reingerutscht bin. Na, also ich, wie gesagt, du warst schon ein paar Jahre früher. Ich war dann sozusagen ab 2005 im Verein und bin dann erst 2009 gegangen. Und da waren schon sehr viele, die sich dafür interessiert haben. Ich wollte eben dann doch nach Amerika. Das hat mich irgendwie gereizt. Und eben habe mich dann wirklich auch fokussiert auf das Virginia Holocaust Museum, weil ich eben da die Leute, die schon dort waren, ganz gut gekannt habe. Das war also dein erster Einsatzort. Inzwischen getroffen habe auch dann in der Vorbereitung schon der Florian, der eben in Innsbruck, in der Nähe von Innsbruck lebt. Bin immer hingefahren mit dem Zug und wir haben uns immer einen ganzen der Tag. Der ist schon zurückgekommen. Der war praktisch schon fertig. und hat mir die ganzen Fotos gezeigt, die er dort gemacht hat, von den ganzen Mitarbeitern und von den Zeitzeugen und vom Museum und hat mir das alles erzählt und dann haben wir gedacht, ich möchte das wirklich machen. Aha. Also das war dann einfach so der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich so mir das schon vorstellen habe können. Ja. Das war dann 2007. Also da war mir dann wirklich schon klar, okay, ich möchte es wirklich machen und ich investiere da auch weiterhin Zeit für die Vorbereitung. Ja. Und weil du eben gemeint hast, was sind das für Leute? Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Beim österreichischen Auslandsdienst, bei dieser Trägerorganisation, ist es eben ganz klar ersichtlich, dass es nicht nur sozusagen um das fachliche Wissen jetzt geht, das historische Wissen. Natürlich muss man sich vorbereiten inhaltlich, man besucht Veranstaltungen, man schaut sich Filme an, liest Bücher. Sofern das heute noch möglich ist, kann man in Österreich auch Zeitzeugen treffen, wahrscheinlich eher in Wien oder in Graz, aber es gibt noch die Möglichkeit. Aber es geht eben auch, wie du gesagt hast, um eine Art Botschafterrolle. Das heißt, man versucht natürlich auch, diesen Aspekt irgendwie zu behandeln, sich da vorzubereiten. Das heißt auch in Richtung Kommunikation, wie man muss sich vorstellen, wenn man Gedenkdiener ist, man hat sozusagen eine gewisse Rolle im Ausland und man ist dann vielleicht 18 oder 19 oder 20 Jahre alt und wird aber, wenn man dort bei der Einsatzstelle, bei dem Jüdischen Museum, bei dem Holocaust-Archiv, ganz egal, wo man dann dort mitarbeitet, sehr hoch sozusagen da angesehen und hat sofort Kontakt mit dem Direktor oder vielleicht sogar mit dem Board, das sozusagen das Gremium ist von der Einrichtung und wird da vielleicht vorgestellt in der Vorstandssitzung. Also das ist wirklich für ja sonst jemanden 18-Jährigen oder 20-Jährigen nicht wirklich üblich und deshalb braucht man auch in dieser Weise eine Vorbereitung, wie verhalte ich mich da, dass man eher irgendwie einfach immer nur zuhört und nicht jetzt glaubt, man muss jetzt da irgendwie eine große Rede schwingen, weil die anderen natürlich alle irgendwie Holocaust-Studies studiert haben. Oder, die dort arbeiten, nämlich. Die dort arbeiten oder eben die Ausbildung haben, 40, 50 Jahre sind und man muss dann nicht so tun, sozusagen, als wenn man schon die gleiche Ausbildung hätte oder Erfahrung hätte. Rang, ja. Und das ist eben auch das Schwierige, dass man das irgendwie ja auch lernt, einfach sich darauf einzulassen und auch einfach versucht, in dem Rahmen des Möglichen die Einrichtung zu unterstützen. Ob man jetzt bei Hilfsarbeiten das macht oder beim Eingang hilft, wenn Besucher kommen oder Übersetzungsarbeiten macht, wenn irgendwelche deutschen Dokumente, deutschsprachigen Dokumente da sind. Aber wie gesagt, immer auch selbst bedenkt, dass man eben jetzt nicht der Experte ist. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sich nützlich machen. Ja. Ich war im Jahr 2000 unterwegs in Montreal und bin dorthin gekommen und ich war die zweite Gedenkdienergeneration dort. Das heißt, ich war mit einem zweiten dort, mit dem Mike Pollern. Den habe ich dort kennengelernt erst, ein Wiener. Und das Jahr vorher waren zwei dort, die die ersten waren, die als Österreicher dort am Montrealer Holocaust Museum gearbeitet haben, 14 Monate. Und es hat auch eine nullte Generation gegeben. Das war die Judith Pfeiffer, die als Frau ein freiwilliges soziales Jahr machen wollte und einfach dort dem Direktor geschrieben hat, dem Bill Serkis, hey, ich möchte bei euch als Österreicherin arbeiten, geht das? Okay. Und wir konnten praktisch als nullte, erste, als zweite Generation, nicht als dritte, ja, auf die Vorarbeit der beiden aufbauen, der drei Leute vor uns. Und die war auch wirklich notwendig, weil auf uns Österreicher hat dort niemand gewartet. Mhm. Und das war wirklich so, niemand gewartet im nicht aggressiven Sinn oder im bösen Sinn, sondern einfach in einem klaren Nein, danke. Wir brauchen euch nicht. Es ist 50 Jahre zu spät oder 60 Jahre. Und wir haben mit euch nichts zu tun und nein, danke, wir wollen auch mit euch nichts zu tun haben. Und da gibt's, wie wir dann später kennengelernt haben, einfach verschiedene Strömungen in diesem Umfeld, dass die Child Survivor, also die Kinder von Überlebenden, haben in Montreal eine besonders interessante Rolle. Dann gibt es die Überlebenden selbst. Bei den Überlebenden gibt es viele verschiedene Gruppierungen, ob sie aus Russland sind, die Menschen, oder ob sie vielleicht über Frankreich flüchten konnten. Und da gibt es auch sehr viele Einflusssphären und auch Zugänge, was man jetzt mit Österreicher macht, mit der Österreicherin Judith, die jetzt plötzlich vor der Tür steht. Und Bill Serkis, der Direktor, war ein Direktor von diesem Museum, der diese Chance offenbar gesehen hat, die da drin steckt, dass man eine Österreicherin, das war kein Mann, ja, sondern eine Frau, die da äußerst sympathisch Studentin daherkommt und einfach eben ein Jahr mitarbeitet. Und das war schon sehr interessant, dass dann eben die nach ihr, die zwei, die hatten es wirklich schwer, auch dort dabei zu sein. Also wenn man praktisch aus einer Gruppe von Menschen, und das sind wirklich viele Menschen in Montreal, da ist ein jüdisches Altersheim dabei und ein Theater und ein Museum und the Jewish Federation, also die gesamte jüdische Gemeinde wird dort koordiniert, und da gibt es ein ganzes Spektrum, wovon die meisten eigentlich klar gegen eine österreichische Beteiligung dort sind. Die haben einfach ganz ruhig, eben wie du beschreibst, also einmal nur dabei stehen, sich etwas nützlich machen, Computerkenntnisse mitzubringen, dann auch zunehmend Formulare auszufüllen, und da sind sie erstes Mal wirklich auch gebraucht worden, um die Kompensationsgelder zu erhalten, die da in diesen Jahren aus Österreich gekommen sind, also wo dann einfach wirklich die Leute dort genauso wie bei uns Pensionisten einfach dankbar sind, wenn da irgendein Geld kommt, weil sie sich einfach die dritten Zähne drum kaufen. Aber da mussten sie eben Formulare ausfüllen, dann sind sie zu uns ins Museum gekommen und wir haben ihnen geholfen. Okay. Ja, und das macht Sinn, aber es ist natürlich, das ist dann wirklich eine Hilfe, die man auch sieht, sozusagen. Die man sieht, genau. Und die haben einfach mitgekriegt, dass da nicht irgendwelche präpotenten Arschlöcher daherkommen, die irgendwie auf den Putz hauen und sagen, jetzt sind wir da, ihr habt nur auf uns gewartet. Wir sind großartig. Ich meine, das war eh klar irgendwie. Das machen würde, also, aber, das heißt, ich bin dort angekommen im Jahr 2000, also bei 1999 im Dezember. Tief verschneit alles und der Mike hat die Wohnung schon bezogen. Und da ist dieses Montrealer Museum gerade im Begriff gewesen, in das neue Gebäude zu siedeln. Sie waren in einer in einem Shopping-Center, haben sie okay. da, war da alles besiedelt. Und wir selbst, also unser Büro, das man uns dazugewiesen hat, war überhaupt noch entlang einer Autobahn in so einer echt coolen, abgefuckten, einstöckigen Mechanikerwerkstätte Haus oben irgendwie das Büro. Und niemand hat uns oder mir uns zu tun gegeben. Also etwas zu machen. Es war kein Auftrag da für uns, obwohl eben unsere Vorgänger schon irgendwie mitgearbeitet haben, aber wir zwei waren noch nicht integriert und wir hatten nichts zu tun. Und das Einzige, was in diesem Büro war, war die Enzyklopädie des Holocaust. Das waren drei Bände. Und ich habe mir gedacht, okay, das wäre jetzt einfach lesen. Und habe jeden Tag von 9 to 5 gelesen und das war eh so dick. Ich bin bis C gekommen, A bis C, da waren die ganzen Aktionen drinnen, Aktion Reinhardt, also und von A bis C kenne ich mich jetzt gut aus im Holocaust. Und das hast du bis heute gemerkt. Ja, naja, das ist das, was ich eben gelesen habe. Und dadurch, dass ja ein Lexikon alphabetisch sortiert ist, kriegt man dann doch hier wieder einen Querschnitt mit. Also von A bis C ist ja halbwegs alles drinnen, was man irgendwie halt nur nicht das bis Z. Das ist gut, ja. Aber bei mir war es vielleicht kurz sozusagen als Ergänzung so, dass ich eben auch, wie ich bin eben, ich wollte mit Februar 2009 zum Virginia Holocaust Museum gehen in Amerika Und damals war das mit der ganzen Visa-Thematik für Amerika sehr, sehr schwierig. Es waren einige vor mir, das habe ich schon mitbekommen, wo der Antrag abgelehnt wurde, weil es eben ein spezielles Visum war. Das heißt, man hat dann ein paar Monate gewartet, dann ist das Visum abgelehnt worden. Mhm. Dann hat man das neu beantragen müssen und hat dann irgendwie den Dienstantritt verschieben müssen. Also ja. Das haben sehr, sehr viele Kollegen in den Jahren nach dem 11. September, also nach 2001, sind da die Regelungen geändert worden und wird es alles strenger. Und von daher, ja, habe ich schon gehofft, hoffentlich funktioniert das bei mir. Und leider war es eben dann auch so, dass eben das nicht rechtzeitig gekommen ist. Mhm. Und ich habe dann Mitte Jänner 2009 einen Anruf gekriegt, eben von der österreichischen Botschaft in Washington. Und die haben mir gesagt, nein, das geht sich jetzt nicht mehr aus bis 1. Februar. Also wir haben das nochmal nachgefragt, aber das werden wir nicht schaffen, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen kommt. Und dann habe ich Andreas Meislinger wieder angerufen und ihm gesagt, ja, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt vorher gearbeitet. Chef, was soll ich tun? Haben wir aufgehört, dann haben wir überlegt, ja, was gibt's für eine Einsatzstellen, wo man jemanden hinschicken könnte und ja, wo es irgendwie Sinn macht, wo ich nicht jetzt irgendeine Sprache unbedingt können muss und irgendeine ganz spezielle Ausbildung dafür notwendig ist. Und wir sind dann eben auf das jüdische Zentrum in Oświęcim, also in Polen, gekommen, dass zu der Zeit eben noch niemand dort ist. Und also das heißt auf Englisch, nennt sich es Auschwitz-Jewish Foundation. Ja. Und ist eben nicht bei der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, sondern in der Stadt Oświęcim, also gleich in der Nähe natürlich. Ja. Aber die einzige Synagoge, die eben nicht zerstört wurde, das Nebengebäude wurde eben umgebaut zu dem Auschwitz-Jewish Center. Und da war ein, zwei Jahre vorher schon jemand dort, der immer ein halber Pole ist, der dadurch perfekt Polnisch kann. Das heißt, wir haben den Jakob dann angerufen und gesagt, du, könntest du da ein gutes Wort irgendwie einlegen bei dem Direktor, ob das nicht möglich wäre, dass ich da spontan hingehen kann. Ich habe mir das zwar im ersten Moment natürlich überlegt, jetzt sozusagen in zwei Wochen nach Polen gehen, nach Auschwitz gehen. Das war schon einmal ein bisschen ja schwierig, weil ich überhaupt nicht irgendwie das geplant hatte. Ja. Und der Jakob hat... Du hast nichts Amerika? Ich bin dann eben... Nach vier Monaten Amerika? Ja. Bist du dann eben... Umgekehrt. Also ich bin eben dann nicht, weil das Visum nicht rechtzeitig da war, nicht sofort nach Amerika. Verstehe. Sondern bin eben dann zuerst nach Polen. Alles und habe dann im Endeffekt dann nach vier Monaten war dann das Visum für Richmond fertig. Verstehe. Habe dann wechseln können. Verstehe. Aber das war eben schon, wie gesagt, jetzt spontan nach Polen zu gehen, war schon nicht so einfach, muss ich jetzt sagen. Und wir haben es eben dann durch die ehemaligen Gedenkdiener, die eben sehr anerkannt waren an der Stelle, sehr beliebt waren, eben geschafft, dass der Direktor eben gesagt hat, okay, ja, kann kommen. Ich habe jetzt nicht direkt sozusagen einen Bereich, wo der mitarbeiten kann oder gerade ein Projekt. Ja. Aber er kann sich sicher einbringen, er kann mithelfen, er muss sich jetzt selbst auch Arbeit suchen. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Den Koffer gepackt und bin nach Krakau zuerst gefahren. Und das war eben genau eben beim 27. Jänner, das ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Ja. Und da gibt es eben eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Das heißt, das war sozusagen mein Einstieg beim Gedenkdienst. Ich bin Remembrance Day heißt es, oder? Ja. Den hat es bei uns in Montreal auch gegeben zu der Zeit. Genau. Mein erster Tag, sozusagen drei Tage vor dem offiziellen Dienstantritt, war ich schon dort. Ja. Und da war eine große italienische Gruppe da, wo eben ein Gedenkdiener von uns, der in Italien, in Prato, in der Toskana dort im Einsatz ist. Die waren mit einer großen Schülergruppe auch in Krakau und in Polen und habe dann mit denen gemeinsam da teilgenommen an dieser Gedenkveranstaltung und bin dann eben sozusagen, sie sind mit einem Zug, Treno, Memoria, ich weiß nicht genau, wie der geheißen hat, sind die wieder zurückgefahren nach Italien und ich sozusagen bin eben dort geblieben. Und das ist schon interessant, praktisch, da kriegt man dann das erste Mal mit, dass es Menschen gibt, die Betroffene sind vom Holocaust. Das haben wir ja in Österreich nicht erlebt. Ja. Vor allem eben auch in der ländlichen Region war das nicht wirklich sichtbar. In Wien ist es heute noch möglich, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass man irgendwie auch Zeitzeugen noch treffen kann. Ja. Aber für mich war das nicht so einfach. Und dort war das dann natürlich schon so, dass es verschiedene Veranstaltungen gibt und Zeitzeugengespräche, wo man dann teilnehmen kann und wo sie ihn schon sehr prägen. Also mich zumindest. Ich habe dann im Rahmen von den 4 Monaten, wo ich in Gedenkdiener war, es gibt immer Ende April, Anfang Mai ist Yom HaShoah, der Gedenktag, jüdischer Gedenktag. Und da gibt es den March of the Living in Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, wo eben von der ganzen Welt Jugendliche auch kommen, auch mit Zeitzeugen gemeinsam, um da dann von Auschwitz 1 zu Fuß nach Birkenau zu gehen. Das sind ungefähr 1-2 Kilometer, um eben zu erinnern, aber auch um zu zeigen, dass man überlebt hat. So der March of the Living, dass man noch lebt, dass wir überlebt haben. Und da war ich eben zuständig für einen Zeitzeugen, für den Freddy Knoller, der inzwischen in London lebt, und seine Frau. Also ich war für das Ehepaar die 4 Tage, wo sie in Polen waren, in Krakau waren, in Oświęcim, zuständig, sie zu betreuen. Das heißt, mit ihnen die 4 Tage zu verbringen. Von der Früh, vom Frühstück, ich habe im gleichen Hotel gewohnt, mit ihnen den Tag zu verbringen, weil sie eben nicht das gleiche Programm gemacht haben wie die ganzen Schüler. Sie haben dann eben nicht jede Besichtigung, die sie in Krakau gemacht haben, mitgemacht und sind früher zurückgefahren. Aber das war extrem prägend für mich, diese 4 Tage mit dem Freddy Knoller und seiner Frau eben zu verbringen. Wie war das? Sie waren so nett, also man kann sich das wirklich schwer vorstellen. Ich habe sie mit dem Taxi rausgefahren in Krakau, habe sie am Flughafen abgeholt. Wo sind sie gekommen? Woher? Von London. Von London. Von London sind sie gekommen. Und ich habe am Flughafen eben gewartet, wie man eben sonst halt auf Familie wartet, wenn jemand von einer Reise zurückkommt. Und ich bin halt da gestanden, alleine, und habe gewusst, jetzt kommt dann ein Herr, der ist so 88 oder so, und seine Frau, die kommen mit dem Flieger an. Und ja, und ich sozusagen bin dann jetzt 4 Tage für die zuständig. Und sie wussten, dass du sie abholen willst? Sie wussten, dass ich sie abhole, aber sie haben mich natürlich auch nicht gekannt. Aber sie wussten, ein Österreicher? Das glaube ich schon, weil der Freddy Knoller stammt ja auch aus Wien und wurde auch über diese österreichische Gruppe, die eben nach Polen gefahren ist, March of Remembrance and Hope Austria, von denen eingeladen. Und er hat in London gelebt mit seiner Frau. Er lebt immer noch in London, ist inzwischen 92, macht auch in London und England immer noch Zeitzeugengespräche. Aber wie gesagt, wie ich die abgeholt habe, da am Flughafen, das war gleich einfach, ja, so nett und freundlich und überhaupt keine Distanz, sondern einfach hello and how are you? Also wir haben immer gewechselt zwischen Deutsch und Englisch. Ja. Er hat sehr, sehr gern Deutsch gesprochen, Wienerisch gesprochen. Das Spezielle bei dem Freddy Knoller ist, der spielt heute noch immer Cello. Also er ist ein Musiker, er hatte 2 Brüder, die haben Gott sei Dank auch überlebt. Sind bei alle 3 über 90 geworden. Ich weiß nicht, ob die anderen 2 Brüder jetzt immer noch leben. Der andere müsste, glaube ich, schon fast 100 sein. Aber die haben zu dritt, als Kinder zu dritt, waren sie das Trio Knoller und haben eben Musik gespielt in Wien. Und er spielt heute noch Cello, und deshalb sind wir dann, wir haben am einen Tag dann mit den ganzen Schülern die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht, an dem March of the Living teilgenommen, und er hat dann in Birkenau für die ganze österreichische Gruppe dann auch einen Vortrag sozusagen gehalten und hat da erzählt, direkt in Birkenau, was extrem prägend war. Also es waren... War er in Birkenau oder? Er war im Monowitz, also er war in dem Auschwitz 3, das auch ein so eine Fabrik sozusagen war, die IG Farben, die auch da Sachen produziert haben. Das heißt, er war dort auch gefangen und hat dort gearbeitet in der Kriegszeit. Aber er hat dann in Birkenau eben auch seine Geschichte erzählt. Und ich war eben der daneben gesessen ist und eben ja ihm geholfen hat, wenn ihm ein deutsches Wort oder so nicht eingefallen ist, weil er in Deutsch dann nicht sprechen wollte. Und die Schüler sind alle am Boden gesessen, 300 ungefähr, mit offenem Mund. Und weil einfach die ganze Situation so emotional war. Und wie das Gespräch fertig war, sind alle sozusagen zu ihm hingestürmt, fast irgendwie, weil sie sich bedanken wollten und die Hand geben wollten. Und ich war so viel wie der Bodyguard. Ich habe fast schauen müssen, dass sie ihn nicht irgendwie überrennen, weil wir dann natürlich von dem Platz, wo der Vortrag war, wieder 1 Kilometer zu Fuß auch zurückgehen müssen haben. Und es war schon der ganze Tag sehr anstrengend. Ja, darum habe ich da halt als Gedenkdiener dann auch drauf geschaut, dass irgendwie, ja, er dann nicht vor lauter Freude und Emotionen stark gedrückt wird. Und dass er den ganzen Weg zurückgehen muss auch. Und ja, das, und ja, wie gesagt, die 4 Tage waren sehr, sehr prägend. Wir sind dann in Krakau am Hauptplatz eben beim Café gesessen und haben gemeinsam Wiener Lieder gesungen. Das war, ich weiß nicht, das vergisst man nie. Wir sind da in Krakau am Platz gesessen beim Café und singen gemeinsam im Prater blühen wieder die Bäume. Und wenn man dann, die er singt mit seinem englischen Akzent und wenn man dann eben das verbindet mit dem, was man Vortag sozusagen erlebt hat und weiß, was er erleben musste, dann ist das, weiß ich nicht, ja, kannst heute fast nicht weinen, wenn man sich das, wenn man sich dort wieder dran erinnert. Und nach den 4 Tagen habe ich sie wieder zum Flughafen gebracht und sie haben gemeint, ja, ich bin fast so viel wie ein neuer Enkel und sie würden mich gern mitnehmen nach London. Und ich bin dann ein Jahr später deshalb wieder hingefahren und habe, weil sie auch wieder gekommen sind von London und habe eben ein Jahr später wieder 4 Tage sozusagen dann mit ihnen auch verbracht und das ist ein so ein Eindruck, was sozusagen im Rahmen von einem Gedenkdienst passieren kann oder was man erleben kann. Einerseits natürlich lernt man sehr viel, aber es ist auch wirklich eine emotionale Sache, die auch da mitspielt. Interessanterweise mit der emotionalen Sache, ich bin ja in Montreal dann mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen, weil dort auch so als Volunteers, als freiwillige Überlebende im Museum Führungen machen. Und da hat es ganz unterschiedliche gegeben, welche, die auf Deutsch mit mir gesprochen haben, welche, die nur auf Englisch mit mir gesprochen haben, welche, die gar nicht mit mir gesprochen haben. Menschen, die, wenn wir gemeinsam Kaffee gemacht haben, auf Deutsch gesprochen haben, sonst auf Englisch. Und ich dürfte dort einfach wirklich, also wenn ich heute emotionelle Dinge beschreiben möchte, also einen besonderen Zustand oder etwas, was man fühlt, fällt mir das oft dann auf Englisch ein. Also offenbar war das dann dort eine Zeit, wo man auch wirklich mit Emotionen konfrontiert war. Und für mich wahrscheinlich eine der ersten Möglichkeiten, weil eben das Thema Emotionen in unserer Familie keine große Sprache hatte. Naja, wenn der Großvater sie umbringt und das ganze Riesenscheiß dort, also mit Weltsystemen, die wo man der Verfolger ist und dann schauen muss, wie kriegt man seine Familie auf die Reihe, da ist für Emotionen nicht allzu viel Sprache über. Ich habe erst jetzt vor kurzem wieder mit dem Gedenkdiener mich getroffen, der eben damals mit der italienischen Gruppe auch nach Krakau gekommen ist und der hat eben auch gemeint, für ihn war das Jahr in Prato auch wichtig, weil man Prato in der Toskana, in Italien. Da gibt es eben, Prato hat eine Städtepartnerschaft mit Ebensee, weil eben viele inhaftiert waren von Italien, auch in Ebensee. Deshalb gibt es eine Städtepartnerschaft und der Thomas ist selbst aus Ebensee und hat deshalb dann über diese sozusagen Städtepartnerschaft diese Kooperation hergestellt und war dann der erste Gedenkdiener 2008, 2009 in Italien bei diesem Projekt. Und mit dem habe ich mich, wie gesagt, vor kurzem wieder getroffen und er hat eben gemeint, dass natürlich die ganze Arbeit sehr lehrreich und spannend war, aber für ihn war es auch wichtig, sozusagen mal rauszukommen aus dem normalen Umfeld und auch dort Zeit zu haben. Man hat da so viele Eindrücke. Man hat auch so viel Zeit. Ja, und einfach sich einmal, wenn man zu Hause ist, im Zimmer hinzusetzen. Ja. Und einfach einmal über das Ganze auch nachzudenken, auch Zeit zu haben, eben wie du gesagt hast, auch mal ein Buch zu lesen und das zu reflektieren. Das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Teil vom Gedenkdienst, dass man eben, weil du sitzt in deinem Zimmer zu Hause wenn nach der Arbeit und du musst selbst aktiv werden. Du musst, es ruft dich keiner an und sagst, geh mal was trinken oder wie sozusagen treffen wir uns wie jeden Samstag und gehen wir weiß ein Fußball spielen oder sondern du musst von dir aus aktiv werden und sozusagen dich irgendwo bei einem Chor anmelden oder bei irgendeinem Verein oder irgendwo dich einbringen oder einfach dich äußern, weil sonst sitzt du das Jahr, außer wenn du jetzt in der Einsatzstelle bist, zu Hause. Und das ist war einfach was vollkommen Neues, weil man eben nicht, wie wenn man jetzt ein Auslandssemester macht über Studium, nicht dann eingebunden ist sozusagen ins Studium oder in den Kurs und die ganzen gleichaltrigen Kollegen, die auch International Students sind, sozusagen da um sich hat, sondern man ist in einem Museum, wo man wahrscheinlich der Jüngste ist, wo alle arbeiten und wo man dann vielleicht nicht sofort den Zugang hat, sondern man muss einfach von sich auch aktiv werden. Und das ist auch wieder so ein Aspekt, was wir versuchen eben, oder was man eben versuchen muss in der Vorbereitung, auch darauf sozusagen einzugehen, das zu lernen, sozusagen Leute anzusprechen auch irgendwie und sich zu trauen. Selbst aktiv zu werden. Weil wenn man eben wen ins Ausland schickt, der sehr zurückhaltend ist und wo man das Gefühl hat, der tut sich da wahrscheinlich schwer, dann sollte man ihm vielleicht eben auch sagen, du, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich der Richtige dafür bist. Hast du dir das schon mal in die Richtung überlegt, das Ganze, und kannst du dir das vorstellen? Oder vielleicht passt die Einsatzstelle besser für dich, weil du bist meiner Meinung nach ein Typ, der im Jahr besser geeignet ist zum Führungen geben oder eben für Übersetzungsarbeiten oder eben lieber im Archiv arbeitet und Recherchen macht. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig bei der Vorbereitung, dass man eben Mentoren hat, wird eben auch die diese Themen auch ansprechen. Ja, die eben Tipps geben, auch die schon im Ausland waren, die Stellen kennen und die ihm dann sagen können, dort läuft es so und so und du musst du selbst sozusagen in der Vorbereitungszeit im Klaren werden, ob das für dich das Richtige ist. Unsere Strategie war auch in Montreal dann, wenn nichts zu tun war, weil jemand nicht nach uns gefragt hat, Konzepte zu entwickeln, was könnte man tun? Brainstorming, einfach immer, Und auch wirklich aufschreiben, was könnte man tun? Und bei mir war es dann so, ich habe durchs Radiohandwerk einfach ein Mikrofon bedienen können und mit Computer Beiträge zusammenbauen und ich habe dann mit Menschen dort gesprochen und das so kurze Stücke zum Anhören zusammengebaut und auch ein Konzept geschrieben, wie man das mit Jugendlichen machen könnte, dass sie eben mit ihren Großeltern reden. Und nach dem Konzept hat nie wer gefragt, aber eines Tages ist ein Mann ins Museum gekommen, der sich sehr interessiert mit uns unterhalten hat. Und ja, also er handelt mit Rohren. Und in Russland war er auch. Und dann haben wir Erfahrungen ausgetauscht. Ich war auch in Russland. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Millionär ist, der ganz viel Geld spenden möchte und auch dann gefragt hat, ob es Konzepte gibt. Und Bill, der Chef, hat dann unsere Konzepte auch schon gekannt und hat gesagt, ja, haben wir auch. Also natürlich nicht nur unsere, aber praktisch es war auch von unserer Seite her etwas da und alles, was wir brauchten dafür, waren Mikrofone, aber Computer. Und die hat es auch dann wirklich gegeben und auf einmal hat das Flugzeug, also unseres, abgehoben. Mhm. Und das war auch schon beeindruckend zu bemerken, dass man auch wirklich gebraucht wird, wenn man eben vorher etwas vorbereitet hat, was gebraucht werden kann. Ja, und einfach irgendwie selbst auch mitdenkt und eben auch Zeit hat sozusagen zum Nachdenken. Genau, und diese Zeit... Genau. Und diese Zeit war wirklich da, weil einfach am Wochenende eben in Montreal mit dem Fahrrad fahren auf der Insel und immer viel Zeit zum Nachdenken und zum Spazierengehen und Weihnachten eben nicht zu Hause in Europa sein, sondern was macht man? Spazierengehen und schauen, wie die Leute um die Christbäume tanzen. Hat mir überhaupt nicht gestört, weil Weihnachten oft der Stress war. Mhm. Und das war schon geil. Einfach alle anderen tanzen um die Christbäume, man geht draußen spazieren und kann sich das einfach einmal von Entfernung auch wirklich anschauen. Die Feiertage waren auch sehr schön. Wir haben katholische und jüdische Feiertage alle kombiniert und es war immer im Museum mit den Angestellten eigentlich sehr nett, weil sie uns auch wirklich die Angestellten mitgenommen haben dann eben und eingeführt haben in die jüdische Kultur, die man eigentlich immer sehr sympathisch war, wie ich sie mitgekriegt habe. Also ich habe sie ja vorher nicht gekannt. Das ist eben vielleicht der zweite besondere Aspekt, eben auch beim Gedenkdienst, was ich vorher schon gemeint habe, der Unterschied, wenn man jetzt beim Studium ein Auslandssemester macht, wenn man in einem Museum, in einer Einrichtung mitarbeitet, dann sind da irgendwie Leute, die Familien haben, die ihn dann vielleicht eben zu genau, einladen, die, zum mal zum Essen oder bei irgendwelchen Festen. Da sind Kinder auch dabei und da sieht man, wie die Kinder aufwachsen man kommt und mit welchen die, Geschichten die... Man hat einen anderen Zugang oder Einblick auch auf die Gesellschaft dann teilweise. Man kriegt von dem Land wirklich viel mit, nicht nur als bei jüdischen genau. Familien. Ich war eben zum Beispiel dann auch bei einer nicht-jüdischen Familie, wo der Sohn, der ungefähr gleich alt war wie ich, eben auch ein Praktikum gemacht hat, ein Amerikaner im Virginia Holocaust Museum. Und wo ich dann eben dadurch auch eingeladen war, zu Weihnachten zu ihnen zu kommen. Und amerikanisch? Und dann kriegt man das amerikanisch halt einfach mit zu kriegen, ja. Wo dann eben Sound of Music irgendwie yeah, im Fernsehen dann, läuft. Bei das habe ich dann auch nicht unterscheiden können. Ist es jetzt amerikanisch oder kanadisch oder ist es jüdisch? Ja. Aber wahrscheinlich war es auch beides ja. oft. Und in dem Fall war es halt, wie gesagt, eine eigentlich christliche Familie, aber ja. das ist in Amerika dann ganz anders, weil da ja. jeder irgendwie andere Zugehörigkeit hat und da gibt es jetzt nicht so wie bei uns die katholische Kirche als Ganzes, sondern genau, als Gemeinde. Da sind wir halt kurz reingegangen in die Kirche irgendwie am Heiligen Abend, so ein paar Minuten oder eine Viertelstunde, dann sind wir wieder auf der letzten Bank gesessen und wieder gegangen. Das genau. ist halt ihr Prozedere gewesen. Ja, ja, genau. Halt ist sehr wohltuend. Der Vater mit den Kindern irgendwie ja. geht halt da eine kurze Viertelstunde hin, das gehört dazu, besucht dann den Großvater und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also das waren auch da irgendwie interessante Eindrücke. Die ersten Menschen, die ich dann beim Buchstaben C erlebt habe, war eben, dass wir eine Rolle bekommen haben als Platzanweiser für die Memorial Fire im Ende Jänner. Und das war praktisch der erste Kontakt mit überlebenden Menschen und ihren Familien. Und das war so, dass die Kinder mit ihren Großeltern gemeinsam eine Kerze angezündet haben und auch, glaube ich, die mittlere Generation. Und die Namen verlesen wurden, die da nicht dabei sind, weil sie gestorben sind. Und immer, wenn ich dort gesagt habe, wo sind denn die gestorben, wurde ich immer korrigiert, sie sind nicht gestorben, sie wurden getötet. Also einmal das Vokabular nur einmal auszutauschen, war schon einmal interessant. Aber einfach von mir jetzt, von meiner Sicht, also der ja seine Großmutter kannte, die Hebamme, die dann gesagt hat, da sind wir gestanden am Heldenplatz, plötzlich in die Geschichten der anderen zu tauchen auf dieser Memorial Fire, wo wirklich 100, 200 Familien da waren mit ihren, die genauso im Wesentlichen ausschauen, ja, wie unsere Familie, mit ihren Geschichten. Also dieser Seitenwechsel von der Verfolgerseite auf die Opferseite, das war jetzt einfach nur einmal still anzuschauen und sehr sympathisch. Also mir hat das sehr wohl getan. Also dass da Menschen gibt, die einerseits eben so Familie sind, wie wir es emotionell vielleicht nie sein konnten, ja. Auf der anderen Seite so normal, wie wir Familie sind zu Hause in Europa, dort einfach dort ihre Rituale machen. Wir waren halt einfach, bei uns war der Krieg immer am 1. November beim Grab stehen, wo dann die Blasmusik gespielt hat und den Kameraden gesungen hat. Wie beim Begräbnis von meinem Opa, da genau. war auch der Kameradschaftsbund genau. da und genau. dann kommen so die Schüsse und das ist halt einfach, das ist so. Das ist so ja. und praktisch, das war sehr ähnlich. Und das ist natürlich jetzt praktisch von unserer oder von meiner Warte aus, das darf man nicht sehr laut sagen, dass es sehr ähnlich war, weil es gibt ja da eine moralische Wertung. Die einen sind die Opfer, die anderen die Täter. Nur, es waren Menschen, die mit ihren Familien, mit ihren Kindern einer Sache gedenken. Und wenn man dieses moralische Opfer-Täter weglässt, dann ganz viele Parallelen immer sichtbar waren. Also wo zum Beispiel Kinder von Überlebenden in Montreal gesagt haben, na, wir haben eigentlich Probleme, wenn wir zum Beispiel über den Schulweg jammern, dann sagen unsere Eltern, na, was ist denn das? Dein Problem auf dem Schulweg gegen Mainz, ich war im KZ. Oder, da gibt's unzählige Geschichten. Aber praktisch, das, und ich, also, oder wir als die Kinder der Täter mit ganz anderen Umständen konfrontiert sind, die vielleicht Vermeidung oder Scham, aber im Wesentlichen dieselbe Problematik haben. das verblüfft mich noch heute, wie gleichwertig ist das falsche Wort. Man glaubt immer, das ist anders. Man glaubt immer, das ist sozusagen, müsste anders sein, aber das emotionale Empfinden ist sicher auf die Person bezogen. Obwohl es schon immer. Es ist ein ziemlich schwieriges Thema, aber, und das kann man wahrscheinlich auch nicht so nachvollziehen, wenn man das nicht selbst irgendwie erlebt hat. Ich denke mir dann schon immer als nächsten Satz sofort, es ist schon sehr viel geschissener, auf der Opferseite gewesen zu sein. Was für mich auch wichtig war, ist, das prägt mich bis heute, dass ich eben mich deshalb durch den Gedenkdienst, durch die ganze Arbeit besser dahin hineinversetzen kann, einer Minderheit anzugehören. Ich bin römisch-katholisch in Österreich. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich irgendwie, keine Ahnung, verfolgt werde oder irgendwie. Du bist da bei der Mehrheit. Ja, ich gehöre der Mehrheitsgesellschaft an. Bei der bequemen Mehrheit, denen es gut geht. Und wenn man heute eben in Europa sich zum Beispiel die ganze Roma-Thematik ansieht oder eben auch immer noch Antisemitismus, Antirassismus gegen einzelne Gruppierungen, dann denke ich einfach anders darüber, weil ich irgendwie es durch meinen Gedenkdienst, dadurch, dass ich sehr viele jüdische Familien, Zeitzeugen erlebt habe, und da viel erfahren habe, kann ich mir das einfach besser vorstellen, dass es wirklich eine reale Angst ist. Das kann man sich bei uns in Österreich, wie gesagt, wenn man da wäre. Die reale Angst, nämlich die Angst vor Rassismus, vor wieder radikalisieren, das ist sehr real. Das kann man sich sonst schwer vorstellen. Ja, man denkt immer, ja, das ist ja alles vorbei und das ist 70 Jahre her. Aber wenn man einer Minderheit angehört, dann ist es diese Angst real. Weil es einfach, ich hoffe, man kann das irgendwie sozusagen nachvollziehen, ein bisschen. Man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Und wenn man eben, wie gesagt, jetzt zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe hat oder so, und deshalb irgendwie heraussticht. Aber das Ganze hat einfach, Aber das Ganze ohne diese moralische Komponente, das wird immer wieder auch beim, das war ja auch eine der Schwierigkeiten, die Andreas Meislinger hatte, als er den Gedenkdienst gründen wollte, in Anerkennung der Täterrolle. Ja. Ich finde, das war schon notwendig in dieser ganzen Sache, dass ich dort nach Montreal komme mit dem Vorwort, in Anerkennung der Täterrolle Österreichs bin ich jetzt da und ich komme hier als einer, der den Kopf tief unten hat, obwohl er eigentlich als Enkelkind nichts dafür kann. Das heißt aber nicht, dass ich da irgendwas aufgegeben hätte oder etwas, was mich unterlegen oder schlecht macht oder praktisch ausgeliefert. Es ist einfach notwendig, damit man überhaupt sich, ich weiß es nicht, es ist einfach, aber und wenn man das dann anerkennt, dann kann man in diesen Facetten und menschlichen Begegnungen völlig normal arbeiten und es löst sich auf. Es muss einfach irgendwer einmal anerkennen und das ist schon ganz gut. Es braucht diesen, unter Anführungszeichen, normalen Zugang irgendwie. Ich denke mir schon, wir haben praktisch die Täter, also meine Familie zum Beispiel, die haben schon ihr Fett abgekriegt in den Generationen auch danach. Ja. Aber man kann es nicht vergleichen, man darf es nicht vergleichen und immer wenn es darauf ankommt, muss man wirklich klar und deutlich sagen, es ist geschissener auf der Opferseite gewesen zu sein, auch wenn die Täter ihr Fett abgekriegt haben, was das gesamte Familiensystem betrifft. Und ganz klar. Und da gibt es kein Entweder-Oder, da gibt es ein klares Positionieren, ein Anerkennen und dann schauen, was können wir miteinander tun. Wir haben übrigens die March of the Living Kinder, die praktisch die Jugendlichen, die zu euch nach Polen gekommen sind, sind ja bei uns in Montreal weggefahren. Ja. Das heißt, wir haben organisiert, dass die dort eingeführt werden in die Thematik. Das heißt, wir haben oft praktisch dann, nachdem wir dann schon etablierter waren, mit Schülern gearbeitet, um Wissen auch zu vermitteln über den Zweiten Weltkrieg, der ja dann von amerikanischer oder kanadischer Sicht auch doch teilweise mit den europäischen Verhältnissen weiter weg ist. Und das finde ich auch sehr interessant an dieser Gedenkdienstidee, dass durch diese verschiedenen Einsatzstellen, wie viel gibt's? 50? Bei unserem Verein haben wir ca. 50 Gedenkdiensteinsatzstellen. Es gibt einen anderen Verein, den Verein Gedenkdienst auch. Die haben 20 bis 30 Einsatzstellen circa und auch den Verein Niemals Vergessen, der hauptsächlich bei den Gedenkstätten in Deutschland und in Polen wie viele aktiv hat der? Ist. Das sind wahrscheinlich auch 10 circa. Das heißt, da gibt es so irgendwie 100 Stellen, inzwischen, die sind irgendwie wie Kleiderhaken. Manche sind ganz poliert, da wird ständig was hingehängt. Manche sind frei ein paar Jahre, aber es ist ein wirkliches Netzwerk, wo praktisch die Geschichte, die sonst nur am Papier steht, in irgendeiner Weise gelebt wird. Und das nicht als Formel, die man in ein Konzept reinschreibt, sondern das ist die Beschreibung von dem, was passiert. Und es ist ja auch jeder Gedenkdiener ein anderer Typ. Ja, also ja, man unbedingt. Kann ja sozusagen auch nicht immer gleiche Leute schicken. Es bewerben sich Leute sozusagen zufällig und haben irgendeine Motivation, das zu machen. Ja. Verschiedene Interessen, andere Ausbildung. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass eben bei einer Einrichtung in dem einen Jahr einer kommt, der sich mit Computer extrem gut auskennt und deshalb in dieser Abteilung mithilft und bei der Website irgendwie zuständig ist. Und das nächste Mal ist einer, der die ganze Zeit Führungen gibt, weil er so gerne das macht vor Gruppen, aber auch das historische Wissen hat, dass er eben da auch auf Fragen und auf alles eingehen kann und die rhetorischen Fähigkeiten auch hat. Und also das ist auch Einzigartige wahrscheinlich. Nicht wie bei einem anderen Job, dass man immer genau die gleichen Tätigkeiten hat, sondern dass eben bei den meisten Einsatzstellen schon eine Flexibilität da ist, in welchem Bereich man dann mitarbeitet. Und drum ist es eben auch so, wie du gesagt hast, dass nicht jedes Jahr jede Stelle besetzt ist, sondern dass das eben variiert, weil wir haben zum Beispiel auch eine Einsatzstelle in Skandinavien und da muss man dann eben schon auch sprachlich zumindest die Grundkenntnisse haben. Und es ist ja nicht jedes Jahr jemand, der sich meldet, der Schwedisch kann oder Norwegisch kann. Also das ist natürlich dann auch immer ein Grund, wieso nicht bei jeder Einsatzstelle jedes Jahr jemand arbeitet. Und man muss auch sagen, dass natürlich ein beschränktes Budget vorhanden ist. Man muss also selbst auch was draufzahlen, kommt einmal dazu. Und eben auch die Anzahl der Gedenkdiener, die entsendet werden können. Da gibt es auch ein beschränktes Budget von der Bundesregierung über das Innenministerium. Deshalb können nicht jetzt unendlich viele Hunderte oder so pro Jahr ins Ausland gehen. Misserfolge gab es auch, zum Beispiel im Altersheim, da waren wir immer Mittagessen und der Koch hat mich gefragt, ob ich auch Apfelsauce auf die Plinzen möchte. Plinzen, das waren so Teigtaschensüße und ich habe irgendwie so reflexhaft ein deutsches Wort gesagt, jawohl, voller Freude, jawohl. Ja. Und auf einmal denke ich mir, ui, das war möglicherweise kein gutes Wort, weil jawohl wurden die Leute ja gezwungen zu sagen. Und dann habe ich so geschaut, links, rechts, ob es irgendwer bemerkt hat. Und ich glaube, dass es ein bisschen stiller worden ist. Oder die Farbe Gelb durften wir nicht verwenden bei Einladungen, die wir gestaltet haben fürs Museum. Oder das Wort Porzellan, China, war auch ein Wort wegen der Kristallnacht, das man nicht verwenden sollte. Einmal bin ich durchs Museum gegangen, da war nichts los und ich war gut aufgeregt und habe gepfiffen, also ein Liedchen gepfiffen. Da hat mich dann eine Überlebende zur Seite genommen und gesagt, das soll ich besser nicht tun. Da haben wir uns aber schon gekannt, das heißt, da war das nicht, also es war schon peinlich genug, ja, aber nicht so schlimm. Und irgendwie haben wir uns einfach nach 14 Monaten aneinander angenähert und es ist eigentlich wirklich, eben wie du sagst, also schon nach 4 Tagen, dass das geht. Meinem Großvater mütterlicherseits, der bei der Wehrmacht war und wo wir Angst hatten, ihm das zu erzählen, dass ich jetzt bei Juden 14 Monate arbeite und dafür eigentlich kein Geld bekomme als Gehalt, den haben wir gesagt, ich bin ausgewählt als einer zum Zivildienst machen in einem kanadischen Museum für Einwanderer. Auch und, natürlich Sinnseinwanderer. Naja, ja, aber den haben wir dann einfach mit der Zeit eingeweiht, meine Mutter und ich. Und dann war er eigentlich auch sehr stolz, weil ihn natürlich auch die Geschichte interessiert hat. Also ich war mit ihm im Stalingrad, Wolgograd, mit dem Schwarzen Kreuz, mit einem Flugzeug sind wir hingeflogen. Und irgendwie, er kannte, er hat einfach keinen Zugang gehabt zur jüdischen Seite und irgendwie war das möglich, ihm da auch zu berichten. Und was besonders schön war eigentlich, und damit ist dieser persönliche Kreis auch geschlossen, ich war im Jahr 2000 dort und voriges Jahr, 2012, nein, ja doch, 2012, also voriges Jahr, war ich mit meinen Kindern wieder in Montreal, die 2003 zur Welt gekommen sind und wir waren dort, weil ich Menschen kennengelernt habe, die wir besucht haben und die haben sich sehr gefreut, dass die Kinder mitkommen und eine jüdische Familie, die Absils, Walter und Erika Absils, die haben sich damals schon um uns gekümmert und die haben wir wieder besucht und sie haben uns eingeladen, bei ihnen bald Schinken zu essen in Montreal, haben ein wunderschönes Haus am Berg und meine Kinder, 9 Jahre voriges Jahr, sind dann bei denen am Tisch gesessen, haben bald Schinken gegessen. Und das ist schon sehr schön, weil einfach hier ein Kreis geschlossen wird, der schon gut ist, wenn geschlossen ist. Also dieses, ich glaube, dass auch meine Großeltern oder der verstorbene Großvater und sein Bruder da am Tisch sitzen hätten können. Ich habe den Walter Absil auch kennenlernen dürfen, ja. Damals 2009. Wie ich eben Gedenkdienst gemacht habe beim Virginia Holocaust Museum, haben wir eben eine Reise auch organisiert und ich bin gemeinsam mit dem Andreas Meislinger dann an der Ostküste eben mit dem Mietauto entlang gefahren und wir haben eben die ganzen Einsatzstellen besucht und sind eben dann über Washington nach New York, auch nach Boston und dann auch weiter nach Montreal und haben dann 2009 damals auch den Walter Absil treffen dürfen. Also ich habe ihn zwar nur einen Tag erlebt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das erstmal ein schönes Erlebnis war und dass er auch die Offenheit hat, eben sich mit Leuten zu treffen, zusammenzusetzen. Und sehr absichtlich und auch wirklich deklariert und nicht zufällig. Und das finde ich auch eine große Sache, weil müsste ja nicht sein. Das wollte ich gerade sagen. Man darf auch eben nicht erwarten von Überlebenden, von Opfern, dass sie jetzt reden müssen oder Zeitzeugengespräche machen müssen. Ja. Es ist für manche halt einfach zu emotional und wenn die sagen, nein, ich schaffe das nicht, ich bin jetzt 80 oder 90 und ich will diese sozusagen Anstrengung nicht, weil mich das dann, weil ich dann Albträume habe und weil ich einfach mich das so beschäftigt, besonders, dann muss man das auch respektieren. Ja. Wenn dem jemand sagt, ich schaffe das nicht oder ich traue mir das nicht zu, es sind natürlich andere Zeitzeugen, die eben genau das sozusagen aus ihren Lebenswillen sehen, dass sie erzählen und dass sie eben jeden Tag oder jede Woche irgendwie Gespräche führen und mit Schülern sich treffen und das weitergeben. Aber es ist eben wichtig, dass man auch sieht, dass wenn jemand sagt, ich will das nicht oder ich schaffe das nicht, das auch zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges in der ganzen Thematik. Und da eben nicht mit der Energie von, wenn man in Österreich sitzt und mit diesen, es ist so schnell gesagt, es muss einmal Schluss sein. Also, es braucht nicht Schluss zu sein. Es passiert uns nichts, wenn nicht Schluss ist. Ganz genau. Es ist im Gegenteil, es passiert uns sehr viel, wenn Schluss ist. Also, wenn das weg ist und. Na, man kann so viel lernen daraus. Man kann eben für mich persönlich diese Mehrheitsgesellschaft und Minderheitssache, das ist immer so. Das denke ich weniger lustigerweise. Das wird in der Zukunft auch immer so sein, dass man einfach sich dessen bewusst sein soll, wie man sich vielleicht fühlt, wenn man einer Minderheit angehört. Und das ist egal, ob das jetzt im Holocaust war, im Zweiten Weltkrieg oder eben jetzt in einer anderen Region auf der Welt oder eben auch hoffentlich nicht irgendwann in der Zukunft in Europa. Aber das ist eine Sache, die eben heute und in der Zukunft immer auch Realität sein wird, dass man auch eben ja auf den Schwächeren oder auf Minderheiten eben Rücksicht nimmt. Und ja. Umgekehrt habe ich schon in der jüdischen Gemeinde schon sehr stark auch erlebt, dass der Austausch, also jüdisch zu sein, ist sehr klar definiert. Und wir sind es eher gewohnt, praktisch dieses nicht so sehr deklariert zu sein, weil wir eben bequem in der Mehrheitsgesellschaft sind. Hat sicher auch damit zu tun. Ja. Und ich will jetzt nicht das ganze Thema sozusagen auf Israel auch umlenken, aber ich verstehe deshalb auch zum Beispiel meine jüdischen bekannten Freunde in Amerika gut, weil sie eben mit diesem Hintergedanken, wenn in Amerika oder wo sie eben leben, irgendwie sie verfolgt werden sollten, dann haben sie die Möglichkeit, nach Israel zu gehen. Mhm. Und dort sind sie sicher. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Realität entspricht, aber eben im Kopf ist das, glaube ich, bei vielen auch vorhanden, dass man einfach das hat, wenn irgendwie da, wo ich jetzt wohne, irgendwie ich verfolgt werden sollte, dann habe ich einfach die Möglichkeit, nach Israel zu gehen. Und ich habe einige getroffen, die auf das Grab in Israel schon gebucht haben, also um dort beerdigt zu werden. Also das ist auch was ich vorher nie so vorstellen hätte können. Aber wenn man dann eben das mal erlebt und Leute trifft, Israel, das ist auch eine für mich nachvollziehbar. Und vielleicht nochmal sozusagen auf das Jüdischsein auch bezogen. In Österreich hat man eben dadurch, dass eben es nur mehr in Wien ein paar tausend Juden auch gibt und sonst ein paar hundert ist fast zu viel schon auf Österreich verteilt. In Salzburg eine kleine jüdische Gemeinde, in Innsbruck, in Graz. Die meisten Österreicherinnen und Österreicher haben wahrscheinlich noch nie persönlich einen Juden, eine Jüdin getroffen oder irgendwie mit ihnen gesprochen oder irgendwie sind befreundet. Und das ist auch, glaube ich, was wo dann irgendwie so ein Bild entsteht, irgendwie, wie ein Jude irgendwie ist oder lebt oder aussieht. Und wenn man aber eben Zeitzeugen kennengelernt hat, eine ganz jüdische Gemeinde, dann sieht man, wie vielfältig das ist. Und jeder hat einen anderen Bezug zur Religion und jeder lebt anders und der stammt aus dem Land und der aus dem Land. Und es ist einfach der vollkommen. Geht bei dem Rabbi in die Synagoge, der beim anderen und das heißt, bei dem darf man heiraten. Den Juden oder die Juden gibt es einfach nicht. Mhm. Das ist einfach auch was für mich vollkommen klar geworden ist, gleich wie es eben den Katholiken oder die Katholikin nicht gibt, weil das eben so vielfältig ist, was man für familiären Hintergrund hat, offenbar, wo man lebt. Und ja, das ist eben auch was, wo ich eigentlich dankbar bin, dass ich das so sozusagen erleben habe dürfen. Mhm. Weil da auch, ich würde das einfach nie mehr sagen, weil ich eben sehr, sehr viele jüdische Menschen kenne, bei Facebook befreundet bin. Das heißt, man kriegt auch über Facebook immer noch mit in Amerika, was die machen und eben ihre Festlichkeiten. Und dann gibt's Hanukkah, da gibt's also, was halt bei uns sozusagen Weihnachten ist, jüdische Weihnachten kann man nicht ganz gleich setzen, aber einfach sozusagen feiern und man wünscht dann Happy Hanukkah über Facebook und es ist einfach, das würde ich sie sonst nicht machen. Das heißt, es ist einfach brückenbauend irgendwie, auch länderübergreifend. Und das ist bei mir auch nach 4 Jahren oder 5 Jahren eigentlich immer noch präsent. Der Jörg Haider war bei uns im Jahr 2000, das war sehr interessant, in der Früh ist der Biel, unser Chef, gekommen und hat gesagt, Jörg Haider will zu uns ans Museum kommen auf Besuch. Und er war einigermaßen humorlos oder was soll man da jetzt, er hat es uns einfach erzählt, also als Mitarbeiter. Und ich habe dann ans Radio, ans Österreichische geschrieben, ein E-Mail, wenn er kommt, soll ich ein Mikrofon hinhalten. Und die haben sofort angerufen und haben gesagt, jetzt wissen wir, wo er ist, weil er sollte in Brüssel, glaube ich, zur neuen Regierung, er sollte etwas sagen und er hat gefehlt und niemand wusste, wo er war, bis eben klar war, der ist bei uns in Montreal Und der war eingeladen bei einer sehr strengen jüdischen Gemeinde außerhalb von Montreal, die eine Hochzeit gefeiert haben. Und das ist eines der ganz großen Rätsel, warum die ihn eingeladen haben. Das weiß auch, also ich weiß es nicht, was der eigentliche Grund war. Und die Federation, die Jewish Federation, hat das dann durch unseren Chef erfahren. Und die haben reagiert, dass sie gesagt haben, das Holocaust Center, das Museum, ist heute geschlossen. Wir haben die Rollläden runtergelassen. Und es war Jörg Haider nicht möglich, das Holocaust Center zu besuchen. Und es geht so, dass vorab ein Anwalt telefoniert, Einrichtungen und eben auch das Holocaust Museum, dass Jörg Haider kommen könnte, ob man an einem Besuch interessiert wäre, also ob man da irgendwie medienmäßig etwas möchte. Und das wurde mit eindeutig Nein. Das war genau 2000. Oder? Das war genau 2000. Ja. Rollladen runter. Und ich habe dann fürs Nachtjournal, glaube ich, so einen Korrespondentenbericht über Telefon durchgegeben, über die Situation, und habe dann, glaube ich, es sind immer wie viel, das war 150 Euro, hat es noch nicht gegeben, bekommen, und ich war der Einzige wahrscheinlich, der von diesem Besuch profitiert hat, und Geld brauchten wir eh dringend, weil Geld war eben wirklich nicht viel da. Und wir haben dann auch manchmal geholfen, irgendwo im Garten für Garten aufräumen oder Karton irgendwo in einem Falten. Und haben da ein bisschen auch dann die Gärten kennengelernt. Jetzt kommt der Speisewagenkellner, der uns die Gläser mitnimmt. Vielen Dank. Wir haben mittlerweile St. Pölten schon erreicht. Wir waren in Linz, das weiß ich noch. Ich glaube, St. Pölten kommt. St. Pölten kommt erst. Ich bin zuerst wieder, wir hatten einen kurzen Stromausfall, nach hinten gegangen und habe den Steve Jobs getroffen. Der sitzt da hinten links. Ich weiß auch nicht. Das sieht ihm endlich. Ja, wie der da herkommt und warum der nach Wien fährt im Railjet. Ja. Der Verein Auslandsdienst heißt der Verein Auslandsdienst, weil es nicht nur den Gedenkdienst gibt für Zivildienst, sondern auch Sozialdienst, also Rettungsfahren auf anders, also in Waisenhäuser arbeiten oder in Altenheimen. Und es gibt noch Internaten. Internaten und Friedensdienst. Es gibt auch Friedensdienst, ein ganz kleiner Bereich, wo eben der österreichische Auslandsdienst eigentlich der einzige Träger ist und wo wir eigentlich derzeit nur zwei Einsatzstellen haben. Die eine Einsatzstelle beim Friedensdienst ist das Hiroshima Peace Museum in Japan und in China, in Nanjing, das John Rabe Haus. Also da gab es das Nanjing Massaker in den 1930er Jahren, wo Japan und China eben im Konflikt waren, und da gibt es eben auch eine Gedenkstätte, ein Zentrum, ein Friedenszentrum. Das sind die zwei Friedensdienststellen, die wir derzeit haben. Das ist eben so, dass eben für den Friedensdienst leider so gut wie kein Budget da ist, von dem, was ich vorher angesprochen habe, von der Regierung. Das Hauptbudget ist eben für den Gedenkdienst gedacht, dann für den Sozialdienst, und den Friedensdienst ist eigentlich wirklich ein kleines Programm, wo man aber, wenn man jetzt nach Japan geht, zum Beispiel schon ein Japanologiestudium haben muss oder zumindest Japanisch gut können muss, weil sonst kann man da nicht wirklich mithelfen. Also ist dann so, dass manche nach dem Studium dann dorthin gehen und das dann mit ihrer Ausbildung wirklich auch verbinden. Und beim Sozialdienst haben wir uns eigentlich bei unserem Verein auf drei Regionen eigentlich sozusagen beschränkt. Mittelamerika, wo wir in Guatemala arbeiten, in Nicaragua und in Costa Rica. Das sind teilweise Umweltprojekte, beim österreichischen Regenwald zum Beispiel. Da gibt es eine Tropenstation. La Gamba. Die von der Uni Wien auch da initiiert worden ist. Und da gibt es den Michael Schnitzler, den Sohn, Enkelsohn vom Arthur Schnitzler. Aha. Der eben auch in dem Musikbereich, glaube ich, arbeitet und eben da begonnen hat, den Regenwald der Österreicher vor einigen 20 Jahren oder so, glaube ich, circa Wald zusammenzukaufen und dort eben ein Projekt zu initiieren. Die Biologen sind dort. Aber die Biologen sind dort, das gehört zusammen. Ah, okay. Das ist in dem Regenwald der Österreicher, soweit ich weiß, gibt es diese Tropenstation, wo eben auch Sozialdiener dort mithelfen. Dann gibt es eben... Was machen die dort? die helfen bei der ganzen Organisation von dem Ganzen. Die sind einerseits auch mit Kindern, mit Schulen, wo sie unterrichten, Computer oder einfach Englisch, einige Sachen in der Richtung, aber eben auch an der Einrichtung selbst helfen bei Büroarbeit, Telefonarbeit, Rezeptionstätigkeit, auch einfach, ja, damit der ganze Ablauf funktioniert, aber auch, sofern die sie Ausbildung haben im Umweltbereich, kann man auch da mithelfen bei biologischen Projekten. Ist auch wieder sehr speziell. Die meisten, die dort hingehen, haben eben vorher an der BOKU studiert in Wien oder eben eine derartige Ausbildung. Das ist der eine Aspekt. Es gibt in Guatemala ein Internat, wo eben man sozusagen Mitarbeiter ist, Betreuer ist von Kindern, die, das ist in der Nähe von Guatemala City. Und die Kinder, die eben vom Land sind, die wohnen dann eben im Internat, damit sie eben zu besseren Schulen auch gehen können. Und das ist eben vom an Steirer eben auch initiiert worden, dieses Projekt. Und dadurch gibt es in Österreich Bezug und eben auch Sozialdiener dort. Und das ist praktisch der Zugang auch, also das sind nicht irgendwelche Projekte, sondern es ist immer entstanden, weil Österreicher dort etwas entwickelt haben und eben auch Zivildiener. Es gibt dann Österreich-Bezug eigentlich. Ja. Es gibt zum Beispiel in Afrika haben wir eine Einsatzstelle Kindern eine Chance. Das ist ein Tiroler Projekt. Das heißt, der Verein heißt Kindern eine Chance und die haben dort ein Projekt mit Kindern. Oder in Indien gibt es zum Beispiel in der Nähe vom Dharamshala, das ist dort, wo das tibetische Exil ist. Ja. In der Nähe gibt es ein Projekt von der Dr. Barbara Nadwisa, das heißt Nishta und ist eben für Frauen hauptsächlich, aber auch für Kinder und also Unterstützung von Frauen, die Alleinerzieherinnen sind. Das heißt, das ist eben ein Projekt zum Beispiel, das wir in Indien auch unterstützen. Und normalerweise bei den Sozialdienstprojekten ist es eben so, dass man eher nicht direkt nach der Schule dorthin gehen kann, weil eben gewisse Qualifikationen notwendig sind. Normalerweise ist es ja, dass man nach der Matura das schon machen muss. Bei mir war es noch so, dass ich vorher studiert habe, da ich schon älter war. Jörg, du bist jetzt der Geschäftsführer vom Verein Auslandsdienst, freiberuflich. Also du vertrittst auch den Verein. Das wäre nämlich jetzt die Gelegenheit und deswegen ist es auch gut, dass wir miteinander reden. Wenn jemand Zivildienst machen möchte im Ausland, was muss er tun? Es gibt auch noch andere Vereine, die das anbieten, aber was muss er bei eurem Verein tun? Was muss er machen und wie bald vorher soll er dich anrufen? Also jetzt ist es so, wie gesagt, dass wir versuchen eben die Leute in verschiedensten Bereichen auszubilden und deshalb ist eine gewisse Vorbereitungszeit notwendig. Das heißt eigentlich, dass wir für 2014 schon gar keine Bewerbungen mehr annehmen, weil wir da schon sogar Vorbereitungstreffen gehabt haben und wir haben jetzt noch momentan zwei Stellen. Wir suchen noch für Riga, dass wir nächstes Jahr beginnen, jemanden Lettland. Für Lettland und eben auch für Guatemala, den Sozialdienst in Mittelamerika, suchen wir jetzt noch für 2014 jemanden. Aber sonst kann man sich derzeit eigentlich noch für 2015 bewerben. Und das ist natürlich sozusagen noch lange hin. Aber wenn man jetzt in der Schule ist, dann muss man sich das fast schon überlegen, weil in der Matura-Jahr ist es schwierig wahrscheinlich, sich nebenbei dann noch auf so etwas auch vorzubereiten. Und das ist auch der Gedanke dahinter mit der Bewerbung, dass man sich durch die Vorbereitungsarbeit einen Namen auch innerhalb des Vereins macht. Auch, ja, es geht einfach darum, wir haben sozusagen man meldet sich einfach auf der Website an, da gibt es ein Bewerbungsformular. www.auslandsdienst.at. Ja, und dort, je nachdem, ob man jetzt schon konkret weiß, wo man hingehen möchte und wann, dann schreibt man das schon rein. Wenn man nur sich einmal grundsätzlich interessiert, ist das auch okay. Also das ist überhaupt kein Problem. Und wir versuchen eben dann, wir haben so ein Aufnahmeprozedere, dass man einfach das zwischen 3 und 6 Monate dauert. Also wir sagen, man soll sich wirklich mindestens 3 Monate Zeit lassen, um einmal mit Leuten, die das schon gemacht haben, zu reden, um sich einmal die Berichte, man muss da immer Zwischenberichte und einen Endbericht schreiben, um sich das einmal durchzulesen und einfach wirklich einmal darauf einzulassen, nicht nur, weil ich jetzt spontan finde, irgendwie möchte gerne nach China gehen oder nach Amerika oder nach Polen, sondern wirklich einmal sich ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit zu lassen, mit Leuten zu reden und damit, ob man sich das wirklich vorstellen kann, ein Jahr lang dann 40 Stunden in der Woche in so einer Einrichtung zu arbeiten. Das heißt, dieser Aufnahmezeitraum ist normalerweise 3 bis 6 Monate und dann kriegt man auf unserer Website auch seinen Steckbrief, wo dann eben dort steht, man wird voraussichtlich dorthin gehen zu dem Zeitraum. Man wird dann auch im Innenministerium dafür vorgemerkt, dass man bis dorthin nicht zum Zivildienst zugewiesen wird. Das ist auch sehr wichtig, dass man die Sicherheit hat, dass man nicht plötzlich einen Zuweisungsbescheid bekommt. Und das kann man eben höchstens 3 Jahre in die Zukunft sozusagen planen. Also jetzt 2013 kann man sich höchstens für 2016 einmal vormerken lassen. Länger ist nicht möglich, also vom Ministerium her, vom Innenministerium. Aber das ist eben das, was wir versuchen. Das heißt, es gibt jetzt schon viele, die sagen, ich möchte jetzt einmal 3 Jahre studieren, mache den Bachelor und gehe dann 2016, habe dann natürlich auch viel höhere Chancen, dass ich dann wirklich gehen kann, weil man dann schon eine bessere Ausbildung hat und sich langfristig vorbereitet hat. Kurzfristig muss man wirklich schon gewisse Qualifikationen auch vorweisen, sonst ist das einfach ja zu schwierig, dass man entweder schon Auslandserfahrung hat oder dass man eben irgendwie einschlägige Erfahrung hat, schon mit Jugendlichen gearbeitet hat, verschiedenste Dinge. Aber wir versuchen eben österreichweit sozusagen das anzubieten. Wie ich vorher schon erwähnt habe, haben wir in jedem Bundesland einmal im Monat so ein Neuinteressententreffen, wo man einfach unverbindlich hingehen kann. In jedem Bundesland? Einmal im Monat? Außer im Burgenland leider. Okay. Die kommen normalerweise nach Wien oder nach Graz. Ja, aber sonst gibt es eigentlich in jeder Landeshauptstadt einmal im Monat ein Treffen, wo einer dort ist, der erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt auch Mittwochskonferenzen, die über Internet abgewickelt werden. Da kann man sich einloggen. Und ihr ladet einmal pro Woche einen Gesprächspartner ein. Wir machen das seit Juni 2009 inzwischen, also seit 4,5 Jahren schon, haben wir jeden Mittwochabend einen Online-Gesprächspartner aus den verschiedensten Bereichen. Daniel Sperer. Zum Beispiel auch der Michael Schnitzler, den ich vorher erwähnt habe, der eben diese Regenwalder Österreich gegründet hat. Diplomaten, eben Leiter von unseren Einsatzstellen, wo dann manchmal auch ein Gespräch auf Englisch ist und nicht nur Deutsch, Zeitzeugen. Also wir versuchen eben, diese Barriere sozusagen wegzunehmen, dass man immer nach Wien fahren muss, damit man dann da mitmachen kann. Also das ist eben der Versuch, dass eben Leute auch aus Osttirol oder aus Vorarlberg oder aus Kärnten mitmachen können und sich da vorbereiten können und nicht sozusagen es auch finanziell dann schwierig ist, immer in die Hauptstadt oder so zu fahren. Das heißt, ich habe es gesagt, Daniel Sperer, weil es mir seine Bildmoderatorin... Ganz unterschiedlich. Die Menschen mit, die etwas wissen, mit denen man reden kann. Und die machen das auch gerne. Die machen das gerne. Wir haben da schon für 2014 Mittwoche sozusagen geplant. Und es ist ja nicht schwierig, sich zu Hause oder im Büro zum Computer, zum Laptop hinzusetzen und mit Kopfhörer da Stunde zu reden. Die Teilnehmer sind eben einerseits eben die Auslandsdiener, Gedenkdiener, Sozialdiener, Friedensdiener, die gerade in den Stationen im Ausland sind. Ja. Je nach Zeitverschiebung können die teilnehmen. Bei manchen ist es vielleicht gerade Nacht, die eher östlicher sind sozusagen von Österreich, die ist es dann Nacht. Und die anderen können vielleicht in der Bürozeit auch teilnehmen. Aber eben auch die ganzen Kandidaten und auch Neuinteressenten, die sich eben für sowas interessieren, die können da mal reinhören und dann hören sie eben einmal ein Gespräch mit einem Experten für Holocaust Studies als Eindruck und man kriegt dann einfach ein bisschen eine Idee, ob einen das wirklich so interessiert, dass man das ein Jahr lang machen möchte oder eben mit einem Diplomaten, der dann eben einmal diesen Bereich auch erklärt und ich glaube auch dieses Selbst hineinwachsen, dieses Selbst machen und verfolgen wirklich auch wichtig ist, weil ich habe zweimal wen gefragt, ob er nicht für Montreal, weil die brauchten dringend wen, da gibt es jetzt 2 Einsatzstellen noch, und wo ich gedacht habe, das wäre doch was für den. Und es hat eigentlich beide Male nicht sehr gut funktioniert. Also Gedenkdienst oder Auslandsdienst muss man wirklich selbst entwickeln. Es ist auch so, dass wir die Leute eben ja nicht drängen, sozusagen, ja, sondern sie müssen selbst wollen. Selbst wollen. Man muss sich vorstellen, es meldet sich fast jeden Tag online über die Website jemand bei uns, der einfach nur mal ein kurzes E-Mail schreibt, ich habe davon gehört, mich interessiert das, ich würde das gerne machen. Wir haben dann eben so ein Standard-Antwort-E-Mail mit einem Anhang auch, wo dann genauere Infos sind, das kriegt dann jeder. Dann bieten wir ihm an, nimm mal bei so einer Online-Konferenz teil, hör mal da rein oder komm mal zu seinem Neuinteressenten-Treffen, wo man dann speziell auch eben sich ansehen kann, was hast du für eine Qualifikationen, was interessiert dich, was haben wir da für eine Projekte. Also wir versuchen eben wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen, was für den auch passt, dem dann auch Gesprächspartner zu vermitteln, die eben schon im Ausland waren, die die Projekte kennen. Und dann aber schon eben zu sagen, ja, aber du musst selbst aktiv werden. Weil es sind so viele, die das machen wollen. Und wir können nur 25 oder so 30 pro Jahr entsenden. Und wer wählt die denn aus? Das ist eben, wie gesagt, genau diese Schwierigkeit. Es ist meistens so, dass wirklich nur die übrig bleiben, die das wirklich wollen. Das ist natürlich in jedem Jahrgang, wir nennen das im Jahrgang, eben 2012, 2013, 14 hängt davon ab, wann man beginnt, weil es unterschiedlich viele vielleicht gibt, die motiviert sind. Aber wenn dann einer weiß, ich möchte das. Und für meine Stelle gibt es auch einen zweiten, der auch genau dorthin möchte, dann versuchen wir immer, dass die sich auch austauschen und einmal miteinander reden und dann überlegen, der eine sagt, ich könnte mir vorstellen, auch ein Jahr später zu gehen, das heißt, oder ein anderes Projekt. Wir versuchen eben sozusagen nicht die in Konkurrenz zu schicken, sondern wir wollen ermöglichen, jeder, der wirklich Auslandsdienst machen will, soll auch die Möglichkeit dazu haben. Vielleicht nicht genau dort, wo er im ersten Moment, wie er sich beworben hat, hingehen wollte, aber eben jeder soll die Möglichkeit haben, wenn er wirklich sich darauf vorbereitet, Gedenkdienst oder Sozialdienst oder Friedensdienst zu machen. Also wenn er wirklich will, geht's. Und wenn es passt. Ja, also wenn plötzlich Tausende sind, die sich bewerben. Ja. Solange das so ist, dass man einfach auch weiß, das ist nicht so, dass ich mich da jetzt bewerbe und dann gibt's, schaut man sich die Bewerbungsunterlagen an und dann wird einer ausgewählt. Weil genau das geht eben nicht, wenn man dann später mit Zeitzeugen arbeitet, mit Straßenkindern arbeitet, dann kann man nicht aufgrund von einem Motivationsschreiben oder von einem Lebenslauf sozusagen alleine da eine Entscheidung treffen, wer dafür geeignet ist. Da muss man meiner Meinung nach, oder wir sind uns da eigentlich ziemlich einig, die Leute wirklich mal persönlich kennenlernen und einfach einmal sich das ansehen, ist der schon so weit nach der Schule direkt oder mit 20 Jahren. Oder empfiehlt man ihm vielleicht, willst du nicht doch vorher ein Studium machen und erst dann das machen. Dann merkt man ihm auch, wie flexibel die Leute sind, ob sie sich darauf einlassen, auf diese Diskussion. Also es ist sehr, sehr zeitintensiv, aber ich glaube auch, das macht das aus, dass dann wirklich Leute zu Projekten gehen, wo sie auch hinpassen. Persönlichkeitsentwicklung für junge Männer. Frauen sind da nicht dabei. Leider wenig, aber das vielleicht auch noch als Ergänzung. Die Frauen, die sich bewerben bei uns, die wollen das wirklich machen. Und die machen das ja freiwillig. Auch. Ja, verstehe. Das muss man schon sagen. Also wir vermitteln die dann sehr gerne zu den Einsatzstellen. Wir machen das dann sozusagen nicht gleich wie bei den Auslandsdienern, aber wir bieten gratis eben an, dass die das ganze Programm mitmachen können, von den Online-Konferenzen über die Treffen, sie können das nutzen, sie können unser ganzes sozusagen Know-how und unsere Plattform nutzen, nur müssen sie eben selbst mit den Einsatzstellen sich das sozusagen ausmachen und eben auch leider eben die Finanzierung selbst aufstellen. Das heißt, manche sind dann eben so, dass sie sagen, ich habe in der Stadt Verwandte, Bekannte, wo ich wohnen kann und drum möchte ich genau dorthin gehen. Also ich habe in Summe 80.000 Schilling, glaube ich, extra zahlen müssen. Und das Geld habe ich aber eigentlich durch Fertigkeiten, die ich erworben habe, nachher locker und relativ schnell verdient. Das glaube ich auch, dass man eben... Also es ist so es viel klingt, auf der positiven Seite, was wirklich an Fertigkeiten einfach dort... Also und auch wirklich auch dieses um Geld schauen. Also wenn man echt Geld braucht zum Überleben oder zum Leben in Montreal, dann und einfach Geld aufstellen Und das Geld aufstellen, das ist schon gut zu können auch. Obwohl ich dazu sagen muss, dass sich das schon bis heute sehr verändert hat. Ja. Also jetzt ist es eigentlich schon so, dass wir für jede, der ins Ausland geht, je nach Stelle einen fixen Förderbetrag haben, der auch angepasst ist an die Lebenshaltungskosten. Natürlich nicht kostendeckend. Und da kommt man aus? Also nicht kostendeckend. Nicht ganz oder weit nicht kostendeckend? Hängt davon ab, ob man jetzt in Europa bleibt, ob man eher nach Osteuropa geht, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind, oder eben nach London geht oder nach Amerika geht, oder wir haben auch eine Einsatzstelle in Melbourne. Da muss man natürlich selbst einiges dazu zahlen. Also wir haben innerhalb von Europa auch die Möglichkeit, das Leonardo da Vinci Programm zu beanspruchen von der Europäischen Union. Das ist sozusagen eine Zusatzförderung. Das heißt, diejenigen, die in Europa Gedenkdienst machen, weil wir in Europa selbst keinen Sozialdienst oder Friedensdienst haben, das heißt, in Europa ist es bei uns nur Gedenkdienst, die haben eigentlich schon inzwischen ziemliche Kostendeckung von den Kosten, die man braucht, Unterkunft und Verpflegung. Was man natürlich an Freizeitkosten hat, das muss man in Österreich auch bezahlen. Das sagen wir immer so. Das heißt, man braucht ja auch in dem Jahr, wo man in Österreich ist, Geld für Freizeitaktivitäten, für Fortgehen, für Einkäufe. Das heißt, dafür ist auch die Förderung nicht gedacht. Ja. Aber wir sind eben deshalb ja sehr zurückhaltend, Leute selbst finanziert auch zu entsenden, weil eben dann irgendwie das ein bisschen schwieriger ist. Was bedeutet das? Es kann sein, dass jemand kommt und sagt, ich will das machen, ja, ich zahle mir das eh selbst. Okay. Aber das nur, weil sich der das jetzt selbst zahlt, können wir nicht einfach sagen, okay, passt, dann kannst du morgen gehen. Verstehe. Das heißt, das ist dann immer schwierig. Warum nicht? Was meinst du, warum nicht? Warum geht das nicht, dass ich... Ja, weil es eben schwierig wäre. Wir haben ja erst einmal uns sozusagen einen Ruf auch erarbeitet, weltweit, aber auch in Österreich, dass wir wirklich unsere Leute gut vorbereiten und auch betreuen und das Ganze machen. Und das erwarten sich auch unsere Partner und die ganzen Einsatzstellen. Wenn wir Leute entsenden, wenn die von uns kommen, dann wissen die, okay, die haben dieses ganze Vorbereitungsprogramm durchgemacht, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und wenn eben jemand jetzt kommt und sagt, meine Eltern oder irgendjemand bezahlt mir das oder ich bezahle mir das selbst, weil ich schon gearbeitet habe, heißt, sagen wir, ja, kannst du gern, aber trotzdem musst du genau das gleiche Vorbereitungsprogramm mitmachen, auch wenn du dir das selbst finanzierst. Mhm. Und das sind dann eben meistens scheitert es daran wieder, weil die dann sagen, ja, aber da jetzt jedes Monat irgendwie zu einem Treffen fahren oder an den Online-Konferenzen teilnehmen und Veranstaltungen besuchen, Bücher lesen, da gibt's einfachere Wege sozusagen, um ins Ausland zu gehen. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr selten, dass jemand selbstfinanziert so etwas macht. Ich glaube, 1000 Leute sind mittlerweile im Ausland gewesen. Also alle Trägerorganisationen jetzt zusammen ungefähr. Ich glaube schon fast 1000 Gedenkdiener. Also ich glaube, Sozialdiener, dann kommen wir wahrscheinlich schon fast auf 2000. Ich weiß die Zahlen nicht, aber es gibt es ja schon seit über 20 Jahren inzwischen. Und 1000 Mal lebenslange Erfahrungen, das ist schon gut. Ja. Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele andere Sachen, die auch gut sind. Aber das ist schon gut. Und wird auch mittlerweile geschätzt, auch von den Leuten im diplomatischen Dienst, die Österreich immer wieder auch vertreten mit dem Ruf, als Möglichkeit, Österreich mit einem guten Namen zu verbinden. Also man lobt sich sozusagen ungern selbst, aber es ist zum Beispiel, den erwähne ich gern namentlich, weil ich auch weiß, dass er dazu steht, Peter Lansky-Tiefendahl, der jetzt jahrelang Sprecher war im Außenministerium, ist jetzt seit 1-2 Jahren bei der UNO in New York, Chef von der Presse, also Under Secretary General von der UNO und war früher Generalkonsul in Los Angeles, österreichischer Generalkonsul in Los Angeles, hat dadurch die Arbeit der Gedenkdiener auch persönlich kennengelernt, beim Simon Wiesenthal Center, beim LA Museum of the Holocaust. Und bei der USC Shaw Foundation, die von Steven Spielberg und von Branko Lustig initiiert worden ist. Also hat da sehr viel kennengelernt vom Gedenkdienst, von dieser Arbeit und das dann auch später in seine Position als Pressesprecher vom Außenministerium mitgenommen und jetzt auch in die Vereinten Nationen, war jetzt vor 2-3 Wochen gemeinsam mit dem Ban Ki-moon, also mit dem Generalsekretär der UNO, in Auschwitz, bei der Gedenkstätte Auschwitz und hat eben auch das Auschwitz Jewish Center, wo unser Gedenkdiener arbeitet, besucht und hat sofort gesehen, ah, da ist ein Gedenkdiener und hat sofort den Gedenkdiener geschnappt und hat ihn den Ban Ki-moon vorgestellt und eben betont, wie wichtig das Programm ist und wie toll. Und er war auch einmal in unserer Online-Konferenz zu Gast, der Wetterlandske Tiefenthal, und hat damals eben gemeint, wir sind die Goodwill Ambassadors von Österreich. Also das war schon sozusagen eine große Ehre, das vom damaligen Sprecher des Außenministeriums zu hören. Aber es zeigt, das vielleicht nur kurz zu ergänzen, damals, wie das Ganze begonnen hat, 1992, waren natürlich die österreichischen Diplomaten sehr, sehr skeptisch. Plötzlich kommen da 18-, 19-, 20-Jährige nach Yad Vashem zur Gedenkstätte oder eben zum Simon Wiesenthal Center nach Los Angeles. Was sagen die dort? Mhm. Was erzählen die dort von Österreich? Die sind ein Jahr dort bei der Einsatzstelle, arbeiten dort mit. Die reden die voll schlecht über die österreichischen Politiker, was in Österreich los ist. Ja. Ja, ja. Das hat ja keiner sozusagen abschätzen können und deshalb war berechtigt natürlich eine große Skepsis da. Das ist meiner Meinung nach auch voll nachvollziehbar. Ja, ja. Aber in den letzten 20 Jahren, da eben die Diplomaten alle 4 Jahre auch den Job wechseln und dann in andere Länder kommen, und inzwischen gibt es, glaube ich, in 30 verschiedenen Ländern Gedenkdiener weltweit, haben fast alle Diplomaten inzwischen Kontakt gehabt, auch mit Gedenkdienern, haben dadurch diese Einsatzstellen besucht. Da kommt mal der Botschafter bei einer Gedenkveranstaltung oder bei irgendeiner jüdischen Feier auch zu dem Projekt, wenn es in der Nähe von der Hauptstadt ist, wo eben die Botschaft ist oder sonst Generalkonsulat, was es eben für eine Einrichtung gibt. Und hat es persönlich auch einmal mitgekriegt, wie dort die ganze Arbeit funktioniert, hat vielleicht eine Führung gekriegt vom jeweiligen Gedenkdiener und hat es auch wieder mitgenommen. Das heißt, diese 20 Jahre, seit es das Programm gibt, haben bei den Diplomaten auch Eindrücke hinterlassen. Bei uns war Heinz Fischer mit seiner Frau zu Besuch im Museum. Ich bin mit ihnen im Lift gefahren, war aufregend genug. Aber ja, also wie gesagt, das ist sicher etwas, und das war auch eine Facette eben, dass man eben mit offiziellen Österreichern in Kontakt kommt. Und die Diplomaten sagen uns das auch immer wieder, dass sie dadurch auch einen Zugang kriegen zu Einrichtungen, den sie sonst wahrscheinlich nicht so hätten. Sicher könnten sie sich ankündigen, dass sie gerne mal das Museum besuchen würden oder diese Einrichtung, aber dass man ihm sagt, ja, es gibt auch dort einen österreichischen Gedenkdiener und der schreibt eine E-Mail an die Botschaft, würden sie nicht gerne mal zu uns kommen, und dann gibt es irgendeine offizielle Veranstaltung. Und ja, das hat sich eben alles entwickelt und natürlich, wie gesagt, ist nicht alles immer nur positiv, wie du vorher auch gesagt hast. Es gibt natürlich immer Schwierigkeiten, dass wer sich an der Stelle nicht wohlfühlt, weil es irgendwie nicht passt, weil er dann, da haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man dann die Einsatzstelle wechseln kann, wenn wirklich jemand sagt, das gesamte Netzwerk einfach auch ausspielen kann. Ich fühle mich dort nicht wohl oder ich schaffe das nicht, irgendwie Führungen zu geben oder im Archiv zu arbeiten. Das ist ja auch psychisch sozusagen belastend. Ich habe Heimweh in Amerika. Wir haben einen gehabt, der hat in Amerika, ich glaube es war Amerika oder Kanada, einfach nicht ausgehalten und der hat dann nach München zum Jüdischen Museum nach München gewechselt und war perfekt dort. Also wir haben dann die Rückmeldungen gekriegt, erstens wie er sich wohlfühlt und zweitens auch wie engagiert er dort mitgearbeitet hat. Also auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, dass wir durch die ganzen Partner weltweit eben dann auch kurzfristig, wenn was eben nicht sich so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, da eben auch dann ausweichen kann. Und die andere Stelle freut sich wahrscheinlich sehr, wenn sie unverhofft sozusagen Unterstützung kriegt. Weil man muss ja schon betonen, das ist eben von österreichischer Seite finanziert. Das heißt, für die Einsatzstellen kostet das nichts. Und das ist natürlich auch schon ein Vorteil, eine tolle Sache. Und man muss auch wirklich sagen, das Ganze gäbe es nicht, wenn man sagen würde, was geht uns das alles an? Die Geschichte ist jetzt vergangen. Das sind Kinder, die nichts mehr zu tun haben mit irgendetwas, was damals passiert ist. Und mit dieser Haltung würde man praktisch, ja, nichts machen. Und das Gegenteil von nichts ist etwas. Ja. Na, und es ist eben auch so spannend. Ja. Es ist eben nicht nur irgendwie eine verantwortungsvolle Tätigkeit, sondern auch wirklich spannend. Ja, es ist extrem spannend. Ja. Man lernt Persönlichkeiten kennen, die man sonst nie kennengelernt hat. Ich habe damals geholfen, wie wir im Dachboden beim Museum da umgeräumt haben, Müll entsorgt haben, irgendwie Möbel weggeworfen haben. Und wir haben da Kisten gefunden, die irgendwann einmal jemand dem Museum gegeben hat. Und es waren Kisten, 4, 5 volle Kisten mit Zeitschriften zwischen 1938 und 1945, also in Amerika, eben vom Newsweek Magazin, Time Magazine und die Originalzeitschriften von 38 bis 45, fast alle Ausgaben. Aha. Und ich habe dann mehrere Wochen lang die ganzen Magazine durchgeblättert und mit Post-its dann sozusagen draufgeklebt, wo irgendwie der Zweite Weltkrieg vorgekommen ist, wo eben auch mal dann später in den Ende des Zweiten Weltkrieges auch schon mal Auschwitz oder so erwähnt wurde. Das heißt, es war extrem spannend zu sehen, wann, zu welchem Zeitpunkt, welches Jahr hat die amerikanische Bevölkerung erstmals durch Zeitschriften, durch Medien mitbekommen, was in Europa eigentlich los ist. Das heißt, das war voll interessant. Ich bin dann immer zu meiner Kollegin gelaufen und habe gesagt, schau, ich habe das gerade gefunden da in der Zeitung. Und das 1942, da wird berichtet von Polen. Und habe das gleich gescannt und weiß ich nicht, in einer anderen Abteilung weitergeleitet. Und man kann diese Berichte auch nachlesen auf eurer Homepage. Also man findet wirklich die Tätigkeitsberichte, wenn man sich ein Bild machen möchte. Und man wird das wahrscheinlich, was du jetzt erzählst, auch finden. Das habe ich sicher erwähnt, ja, also ja, kann ich mich nicht Jörg, genau erinnern, aber wir fahren mit 230 durchs Tullnerfeld. Ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam zusammenpacken. Ja. Wir werden in Wien fabelmäßig um 20.30 Uhr erreichen. Viertelstunde ist noch hin, 226 km/h. Ja, Jörg Reitmeier, danke. Ja, ich bedanke mich auch, war sehr interessant. Wir haben das Thema umkreist und unseren gemeinsamen Gedenkdienst besprochen und auch besprochen, was das für ein Verein ist und wie man auch mitmachen kann, wenn das wer weitererzählt, der das hört, weil er eben sagt, da kommt jetzt mein Enkelkind ins Alter, wo es ums Zivildienst machen. Ja, fein. Vielen Dank und wir machen jetzt die Kabel ab und fahren hinein nach Wien. Okay, danke. Danke. Lothar Bodingauer verabschiedet sich.